Schönen Schönen guten guten Tag, hallo. Abend. Guten An der Tag, Deutschen. wir haben uns heute Ist so hier schön, für die dass du dann da reden, ja. Nee, mein Scheiß. Nee, es ist doch hier, weißt du, deutsche Einheit. Und da wir hier Sachen zu feiern haben, haben wir gedacht, wir machen einen Gammelstream. Wir haben nämlich hier das Deutschland zu feiern, ein großartiger Genau. Exporteur hervorragender Ideologien, des Marxismus, Nationalsozialismus der Frankfurter Schule, die keine Menschen auf der Welt irgendwas zuleide getan Nationalsozialismus der Frankfurter Schule, das wusste ich ja noch. Nein, aber überleg mal, alle mörderischen kollektivistischen Ideen kommen irgendwie aus Deutschland. Ich habe keine Frankfurt did Ahnung. nothing wrong, außer Eintracht. Das gibt noch Ärger, Chris. Mit Ich meine, wir wem? sind ja hier jetzt on air. Da kann ich nicht so mit dir reden wie nachher nach dem Stream. Aber das kannst du dir schon hinter die Ohren schreiben. Der Spruch, der hat noch Folgen. Ne? Ja. Ja, und Ja. das, was mich heute wirklich ärgert, ist, dass Tom Petty tot ist. Muss ich jetzt gleich mal loswerden, bevor wir den Stream richtig anfangen. Ja, Weil also der. dass sich das ärgert, ist keine Meinung. Der wird mir echt fehlen, der Mann. Ich habe den, ich glaube 92 habe ich den live gesehen. Das war so grandios und er hat so viele gute Platten gemacht. Und 66 ist viel zu früh, um zu sterben für so jemanden. Aber Dieter Bohlen lebt doch auch noch. Ja, Ja, hört euch mal ein paar gute Tom Petty-Songs an, wenn ihr Zeit habt. genau, schaltet diesen Stream aus und vielleicht mal gute Tom Petty. Genau. Dieser Stream wurde gesponsert von Tom Das Leben ist zu Petty. kurz für die Weltraumaffen. Aber habt ihr mitgekriegt, dass das fast noch irgendwie ein Fake News Debakel gegeben hätte, weil irgendwie haben die erst den Tod gemeldet, dann haben sind sie Zurückgerudert, zurückgerudert ja. und haben gesagt, nee, unsere Quellen sind irgendwie doch nicht 100% und dann hatte ich schon leichte Hoffnung und ja. Die Quellen im Sinn von der Puls von dem Kerl. Nee, die Was Quelle war meint irgendwie die ihr? Polizei von L.A. Ach Die so. hat dann extra nochmal Fake-Puls. getwittert, wir können nicht bestätigen, dass er tot ist. Und auch seine Tochter hat irgendwie auf Instagram oder so einen ziemlichen Rant losgelassen. Der Rolling Stone soll sich doch gefälligst was schämen, solche Sachen zu verbreiten. Aber er hat wohl dann die Nacht nicht überlebt. Hey. Ja, heute ist Tag der Deutschen Einheit oder wie ich ihn nenne, Dependence Day. Was machen wir Ja, denn heute, Onkel wobei, Chris? was heißt die Independence Day, Chris? Nein, Für die Dependence Einigung Day. hat sich Deutschland verpflichten müssen, sich immer stets darum zu bemühen, die europäische Einigung herbeizuführen. Weißt du, dass das war hier 2+4-Vertrag wurde, das verlangt. Weißt du? Ja. Also es ist nicht Independence, sondern, weißt Ja, du? Er hat ja Dependence, sag ich doch. Dependence gesagt. Ja, Dependence. Ja, ne. Erstmal hinhören, ne? Und dann rumhassen. Ja, du Hassan. Das Ja. ist keine Meinung. Das ist keine Meinung. Nee. Ah. Keine Meinung. Was ist eigentlich aus der Idee passiert, dass so die Gedanken frei sind und keiner kann sie erraten und sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten und so und kein Jäger kann sie schießen und so? Was ist damit passiert? Was Pulver singst denn du für verteilen. Nazi-Lieder? Die Gedanken sind frei. Ja, Das ne? ist doch ein altes Nazi-Lied. Das haben die Kein doch Maß kann damals. sie durchsetzen. Es klingt deutsch, das Lied, als ist Nazi, ja. Genau. Genau, es ist in Es ist dieser von einem Sprache. weißen Mann geschrieben. Bestimmt, ja. Mann. Ja, warum hast du jetzt unbedingt keine Meinung bei Twitter gegoogelt? Einfach damit wir ein tolles Ding haben zum Aufmachen? Nee, das Mir ist nicht zum Aufmachen. Das ist Meat on the Bone heute. Wir schauen uns den Hashtag keine Meinung an. ist aber kein Ja. Hashtag, das ist einfach nur der Text keine Nein, nicht den Meinung. Hashtag oder Genau. die Wortsuche, das Ergebnis der Wortsuche, keine Meinung auf Twitter. Mann. Genau. Wir schauen heute mal, was die Leute so zu dem Thema keine Meinung für Meinungen haben. An der semantischen Kriegsfront auf Twitter. Genau. Also ich bin antisemantisch. Kannst du das überhaupt als Jude sein? Ja, ich glaube, das geht irgendwie, wenn ich hart genug einzahle, so, dann geht das. Also hier haben wir schon den Klassiker. Hass ist keine Meinung, sagt Thaddäus 02 vor 48 Minuten. Ja, aber es wurde hier in so einem Stil geschrieben, der eindeutig sarkastisch ist. Ja, denn dieses großer Buchstabe, großer, kleiner und so weiter, ne, ist so ein Meme-Format von so einem SpongeBob-Meme, das mal rumgegangen ist. Dafür wäre ich aber zu faul. Vielleicht muss man nur die großen Buchstaben lesen. Nee, also hier Thaddäus 02, ich verteidige dich hier in den Weltraum, bei den Weltraumaffen, du bist ein Guter, ja. Intoleranz ist keine Meinung. Warum ist Intoleranz keine Meinung? Weil Intoleranz eine Haltung ist vielleicht. Hm. Aber was ist, wenn du intolerant bist gegenüber den Leuten, die intolerant sind? Das ist Toleranz. Oh das nein. Minus mal Minus ist oh, Plus. Oh nein. Oh nein. Nochmal, Faschismus, Rassismus sind keine Meinung, sondern Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gegen ja, Gedankenverbrechen. Bist ein bisschen leise, Solanum. Ja, ich glaube, das ist alles Satire. Vor allen Dingen haben wir da, also der gute Lorenzo, der könnte wahrscheinlich auch gut in den Bundestag passen, wo ja auch in den letzten 4 Jahren häufiger behauptet wurde, das Strafrecht würde Täter schützen und nicht Opfer. Was? Wäre er bei To Kill a Mockingbird so auf der Seite, den Typen einfach umzubringen, oder würde er da irgendwie sich weigern und den mal als Mensch behandeln und gleiche Recht für alle machen? Niemals. Da machst du aber ein Fass auf. Ja, ne, gleich. Ich habe gerade noch mal unter den Artikel auf Videogametourism.at geschaut über Gamergate und die AfD. Da hat jemand echt die Meinung, dass allein die Zugehörigkeit oder die Unterstützung von Gamergate jemanden zu einem Menschen macht, mit dem man keinerlei Gespräch führen muss und dessen Meinung man ohne weiteres Ansehen in die Mülltonne entsorgen kann. Also dieses Denkmuster ist weit verbreitet. Ja, Deutsche kauft nicht beim Gamergater. Ja, ne? So, das ist, die Worte ändern sich, die Gruppen ändern sich, aber der Spruch bleibt gleich, ne? Einzelfall XY gibt es immer noch? Oder ist das irgendwie. Ich glaube, Nummer 26 deutet darauf hin, dass. Das ist immer wieder gesperrt. Eine Kalenderwoche 26. Ach so. Macht der einen Account für jede Woche? Scheinbar, ja. Nutella-Fuchs schreibt, die AfD ist nicht rassistisch, das sind politische Ansichten und in Deutschland herrscht Meinungsfreiheit. Rassismus ist keine Meinung. Ist Rassismus nicht eine Haltung? Da fehlt noch dieses Klatsch-Icon dazwischen. Ja, ne? Ich will halt einfach die offizielle Definition von Meinungsfreiheit da hinten dran posten und dann geblockt werden, weil die es nicht aushält, falsch zu liegen. Alter, so fürchterlich. Meinungsfreiheit sind alle Aussagen, egal ob sie falsch, richtig, emotional, rational oder irgendwie sonst gefährlich oder ungefährlich eingestuft werden von der Gesellschaft, okay? Da fällt alles rein und das darf auch nur ein Gericht entscheiden, was Meinung ist und was nicht und nicht irgendwie Leute auf Twitter, Alter. Jeder hat eine Meinung, aber niemand was zu sagen. Gedächtnisstütze, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Also Faschismus, da würde ich schon teilweise zustimmen, weil Faschismus ist dann so ein Ding von... Du meinst Leute, die mit Rutenbündeln und Äxten drin durch die Straßen marschieren oder ja. Was genau? Ja, oder jemanden aus dem Helikopter werfen. Was ist, ja, wenn ein Einzelner in seiner Wohnung sagt, ich bin jetzt hier Faschist, soll er das nicht sein dürfen? Aus dem Helikopter schmeißen ist keine Meinung, das ist eine Religion und das ist damit abgedeckt unter Religionsfreiheit. Ja. Religion des Friedens. Ja, außerdem finde ich es lustig, dass dieses hier von dem Nico sich so wunderbar mit dem da drüber eigentlich beißt. Darüber, ja. Dieses Land und habt faschistische Züge, indem ihr keine Meinung außer eurer duldet, das ist Faschismus. Oh ja, stimmt. So, wenn Twitter-Meme-Magic einfach funktioniert, das ist klasse. Der Tweet darunter ist aber auch ganz toll, das ist so irgendwie... Der perfekte Arbeiter der Industrie 4.0 hat keine Meinung und stellt keine Forderungen. Er ist ein Roboter. Eigentlich noch lustiger wäre es, wenn der Nachsatz da nicht stehen würde. Oder ja, wenn dann noch Merkel mit Rautenzeichen dasteht im CDU-Logo. Ja, wenn anstatt dem Roboterbild dann einfach so eine glückliche Familie wäre. So. Ehrlich. Blieblob ist das keine ist NB. Meinung. Non-binary? Neobazi. Okay. Moment mal. Nee, das macht doch gar keinen Sinn bei Non-binary. Ja doch, schon. Non-binary macht generell keinen Sinn. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Man kann ja auch gar keine Meinung mehr haben, ohne dass sich gleich jeder berufen fühlt, an dieser Teile seiner Meinung zu kleben. Hä? Typisch Ahornblattmenschen, sorry. Aber... MacGyver. Ja, Dr. Axel Stoll hat sich noch keine Meinung darüber gebildet, wie er den katalanischen Nationalismus finden soll. Ach nee, das ist er gar nicht auf dem Bild. Junge mit dem Ball schreibt, ich habe mir noch keine Meinung darüber gebildet, wie ich den katalanischen Nationalismus finden soll. Ja, dann wünsche ich dir persönlich viel Erfolg darin, den katalanischen Nationalismus zu analysieren. Ja, das war ja generell so ein bisschen lustig eigentlich bei dieser ganzen Geschichte. Wurde dann Polizisten rennen in friedliche Wähler rein und prügeln sie nieder. War eigentlich ganz lustig. Nee, ich meine jetzt zu beobachten bei Twitter jetzt. So lauter, okay. lauter so No-Border-Leute, die dann irgendwie meinten so, ja, dieses Land muss sich unbedingt spalten. Die Katalanen brauchen irgendwie ihr eigenes Ding. Ja, es ist die Widersprüche sind immer geil bei denen. Ja. Ja, aber es gab auch eine ganze Fraktion, die gesagt hat, dass das rechts ist, wenn man sein Land abspalten will. Natürlich. Kann gar nicht rechts sein, das ist links von uns. Also jetzt Himmelsrichtung mäßig. Östlich, ne? Ja. Je nachdem, wie man steht. Mäßig gibt es kein rechts oder links, Mann. Je nachdem, wie man steht, ist es rechts oder links von uns. Wenn du dich wie ein Nazi verhältst oder Nazis nachrennst, dann bist du einer. Es wird keiner verunglimpft, das ist keine Meinung, das ist Fakt. Aber die Antifa rennt doch auch auf den Nazis nach, mit Flaschen und Steinen. Und verhält sich wie Nazis. Ja. Es wird keiner verunglückt. Nee. Das ist doch keine Meinung. Ja, und genau wie Hetze, ne? Das ist auch keine Meinung. Ja, aber guck mal da, Journalisten machen keine Meinung oder Politik und Rechtsanwälte arbeiten nicht fürs Geld. Das, weißt du? Warum ist warum ist die Stirn von dem Typen so groß? Das mir sorgen. Er sieht schon ein bisschen aus wie ein Bösewicht in einem Superheldenfilm. Sieht aus wie dieses Meme von dem großen Gehirn. Aber einen schönen Namen hat er. Ja, Gerhard Pfister, tut mir leid, das war nicht persönlich. Nehmen. Ja, okay. Das ist nur eine Meinung, bitte. Das sind doch immer, so. Gerhard P. Pfister. Was auch immer die CVP ist, die würde ich jetzt das ist jagen. Irgendwas Schweizerisches, ich sag's dir. Frauen dürfen keine Meinung haben, Hashtag muss man wissen. Die Christdemokratische Volkspartei der Schweiz ist das. Ach so. Ah. Lieber Ralf, Menschenfeindlichkeit ist keine Meinung. Guck mal hier, was da für Namen auftauchen in den Ads. Julia Schramm, die Lemke. Ja, die Lemke hat ja so einen dummen Spruch gebracht wie... Medien sind kein schwarzes Brett, an das jeder ungeprüft seine Meinung heften darf. Das hat mich übelst an diese Tussi von MSNBC erinnert, die im Trump-Wahlkampf meinte, der kann doch nicht einfach twittern. He tells people what to think. That's our job. Weißt du, genau daran erinnert so. Da hat die Lemke echt ihren, weißt du, richtig schön, Alter. Weißt du, ich exemplarisch, also was mit den Medien falsch läuft. Die Lemke hat manchmal die dümmsten Sprüche aller Zeiten. Das ist beeindruckend. Es geht um journalistische Standards. Ethics in Journalism, oder was? Wir sind die Ethischen. Aber ich glaube, sie meint das richtig. Wie die meint das richtig? Also ich glaube, die meint, dass da nicht genug... Kontrolle. Also... Dass sich der Journalist in dem Fall nicht genug von der Sache distanziert hat. Und dass er halt Meinungsjournalismus gemacht hat. Das ist doch was ganz Neues. Gerade von der Lemke. Ja, ist schon komisch. Aber ich glaube, so meint sie es tatsächlich. Aber es klingt natürlich eher so, als dürfte man nichts sagen auf Social Media. Ja, sie beschwert sich aber darüber, über diese Berichterstattung hier, bei diesen Galgen. Wahrscheinlich hat da irgendjemand Verständnis für die Person, die sich das ausgedacht hat. Ja, meine Fresse, Alter, der Galgen. Dass sowas stattgefunden hat. Weißt du, bei den Linken haben sie doch auch immer Schafott und Tralala und Schlag mich tot, Alter. Wann wurde das letzte Mal in Deutschland ein Politiker hingerichtet? Sorry. Weißt du, ich, keine Ahnung. Man kann auch hysterisch sein. Kann man? Ja. Das ist auch schon lange her, dass auf Politiker mit Messern eingestochen wurde oder dass sie beschossen wurden oder sowas. Das ist auch schon lange her, aber. Ja, wie oft passiert das, weißt du? Und sag mir bitte nicht, dass das wegen dem scheiß Galgen passiert, Alter. Na gut, wenn es jetzt passiert und jemand den aufhängt auf der Straße. Gut, dann muss ich meine Worte fressen, aber ich halte es einfach nur für abwegig. Also. Weil's relevant ist. Man kann eine Armlänge Abstand halten und dann geht das schon. Ja, genau. Das löst eigentlich fast alle Probleme. Meinung, Tee ist besser als Kaffee. Keine Meinung, Homosexuelle sind ekelhaft. Meine Meinung, beides ist subjektiv und ich kann jemandem seine Gefühle schlecht vorschreiben. Wenn jemand aus irgendeinem Grund Homosexuelle ekelhaft findet, kann ich ihm doch nicht vorschreiben, dieses Gefühl nicht zu haben. Wie stellt ihr euch das vor? Elektroschocks? Und was ist denn, wenn ein homosexueller Frauen auf eine sexuelle Weise ekelhaft findet? Das weiß ich. Dürfen die doch auch. Ja, oder bei Männern ständig das Gefühl hat, alle Männer seien in so einem kriminellen Syndikat irgendwie vereinigt, das ihnen die guten Jobs gibt und ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung stellt, während du als Frau nichts kriegst. Völkisch-rassitische Propaganda. Ja, die Rassiten sollen mal mit der Propaganda aufhören. Bis auf die Rassiten, Alter. Rassismus ist keine Meinung. Rassismus ist Gewalt. Wer sich nicht entgegenstellt, im Beruf, in der Öffentlichkeit, privaten, ist mitschuldig. Wo dran? Am Rassismus. Gegen den Rassismus musst du dich stellen, ja. Ja, du weißt doch, dass wir haben hier ein Land von weißer Vorherrschaft und das gilt es zu zerstören. Ich meine. Piraten, guck mal, Hass, Rassismus, Intoleranz, Gewalt, keine Meinung. Also, ja. Ja, aber was ist es denn dann? Was ist es denn dann? Ja? Ist es Fakt? Ja, deshalb lehnen wir sie ab. Also die lehnen alles ab, was keine Meinung ist. Käse zum Beispiel oder genau. Frösche. Ja, also Hass ist ein Gefühl, Rassismus ist eine Einstellung und Intoleranz ist ein Handlung Organ. Eigentlich. Nee, Intoleranz ist ein Organ und das Organ haben nur Weiße, weil das in ihren Genen ist. Weißt du? Gewalt ist keine Meinung, es sei denn, sie wird halt von armen, kleinen, schwarz maskierten Menschen gegen böse Polizisten und mächtige Leute ausgeführt. Dann ist die okay. Grüne und Linke haben keine Meinung zum Wolfsschutz. Hey. Die Wolfsthematik ist immer wieder was, das finde ich so geil, wie die Leute darüber reden. Ja, ich kapiere es gar nicht. Mit den Wölfen. Ich finde es einfach nur schön. Da hast du dann die meisten Leute, die interessiert es nicht besonders. Manche sind ein bisschen besorgt. Und dann gibt es die Jäger. Und die Jäger dann, wenn das erste Mal morgens ein Schulranzen ohne Kind an der Bushaltestelle liegt und Blut überall verspritzt ist, dann denkt an meine Worte. Ja, genau. So. War es nicht so, dass Wölfe sich von Menschen fernhalten, wo sie können? Ja, natürlich, wenn sie irgendwie können. Ja, sowas Ähnliches mit den gefährdeten Kindern habe ich auf jeden Fall auch schon mal im Livestream von dem FDP Niedersachsen Parteitag gehört. Und da dachte ich mir dann, also es war irgendwie so nach dem Motto, ja, hier und da kann man die Kinder nicht mehr alleine lang gehen lassen oder so. Und das fand ich schon ziemlich intolerant, so wie die Leute über die Wolfsproblematik geredet haben. Also ich bin der Meinung, diese Stereotypen und Vorurteile, die da vorherrschen, die würde ich nochmal hinterfragen. Da hatte ich mit der Theresa Bücker vom Missy Magazine ein Gespräch. Nee, von also, Theresa Bücker ist nicht vom Missy Magazine, die ist von Edition F, aber... Ah, meine ich doch, sorry. Ah, die meinte, die Metapher einsamer Wolf für einen Massenmörder könnte man ja auch endlich mal beerdigen. Da habe ich geschrieben, warum? Und dann hatte ich die Antwort von einem Kommunisten bekommen, also wortwörtlichen Kommunist, weil es ein Euphemismus für einen Mörder ist. Und irgendwie... Hä? Ja, für die Femsoc-Brigade ist einsamer Wolf ein Euphemismus für Mörder. Und dabei ist einfach einsamer Wolf doch eine perfekte Beschreibung. Das ist jemand, der nicht in das Rudel passt. Jemand, der ausgestoßen sich fühlt. Oder es auch ist in dem Fall des einsamen, wirklichen Wolfes. Ja. Das ist eine sehr gute Metapher. Ich meine, es tut ja nur herausstellen, dass diese Person unorganisiert gehandelt hat, also ohne eine Gruppe hinter sich. Weißt du? Was ist daran verharmlosend? Also aber ja. Einsame Wölfe sind keine Meinung. So. Einsamer Wolf war so eine Choose Your Own Adventure-Book-Reihe in den 80ern. Die haben wir sehr gemocht. Nur mal so im Rande. Eckart, hey. Nein, du, komm, lass sein, Göring, bitte. Der Schuss ist fruchtbar noch, aus dem es kroch, Bertolt Brecht. Erstmal heißt der Bertolt, wird der Bertolt mit T geschrieben, liebes Kind, das das geschrieben hat. Zweitens ist das Gedicht halt von kurz nach dem Krieg, als es noch jede Menge Nazis gab und die auch in hohen Positionen gesessen haben. Deswegen... Denk doch mal drüber nach, was du da hinschreibst. Das Ding da drunter. Seht ihr das hier? Seht ihr das? Ja, das ist. Der Text da drunter: Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Hallo, Gott. Ja. Nee, komm, lass sein. Da steht auch irgendwas von Jesus. Nee, da steht, das Schafott liebt dich. Ja, das ist auf jeden Fall. Dom Schock liebt dich. Das ist auf jeden Fall deine Botschaft gegen rechts hier. Ja, aber ich verstehe das gegen Nazis, finde ich am besten. Und dann malen die da dieses Frauensymbol mit Hammer und Sichel an der Seite dran und schreiben Jesus daneben. All das ist degenerierend. Was ist das? Das Männchen gegen Nazis finde ich am besten, ey. Nein, jetzt mal im Ernst, keine Ahnung, Alter. So, und eine Blume. Ja. Go, ja, aber die Person, Blumen gegen Blume gezeichnet hat, die zeigt gewisse Ansätze von einem Zeichentalent. Wie die Blätter so geschwungen sind und so, finde ich ganz schön. Ja, sieht sehr Gernhardt-mäßig aus. aber ich verstehe das. Ich verstehe wirklich die Idee hinter dem Rassismus ist keine Meinung-Ding kein bisschen. Weil, was wollen die sagen? Es gibt keine beschissenen Meinungen und alles, was scheiße ist, ist keine Meinung? Nee, das, was sie sagen wollen, ist, also die stellen sich halt so jemanden vor, der irgendwie da steht und sagt, ja, das wollen wir doch mal sagen dürfen. Das ist halt meine Meinung. Und da sagen sie halt eben von wegen, das ist aber keine Meinung. Dann sagen sie, nee. Ja, eben, ja. Ohne Scheiß, das ist ja der philosophische Level, auf dem das läuft. Hashtag ja, aber nee. Komm, wenn jemand eine gammelige Meinung hat, wenn er die ordentlich artikulieren kann und sie mal ausspricht, dann kannst du viel eher dich mit der Person drüber unterhalten, warum das Nonsens ist, wie wenn die Person das immer runterschluckt und sie nur dann äußert, wenn die Leute dieselbe schlechte Meinung haben. Also weißt du, das, so keine Meinung, wie soll das helfen? Also, ich würd sogar sagen, dass wenn man Leuten ihre Meinung verbietet, egal wie radikal ihre Position ist, werden diese Leute ausgestoßen, werden diese Leute sich Gehör verschaffen wollen durch Gewalteinsätze, wie zum Beispiel ja sich eine Waffe kaufen oder irgendwie eine Bombe irgendwo hinlegen. Und irgendwie, wie der eine Typ da doch neulich, ne, der meinte doch, der hat genauso was Ähnliches gemacht. Der hat vergiftete Lebensmittel in Regale gestellt und wollte damit was bezwecken. Der wollte sich irgendwie Gehör verschaffen, ich weiß nicht. Nee, der wollte Geld erpressen. Ja, okay, das ist ja auch dann Gehör verschaffen, um Geld zu erpressen, halt in dem Sinn. Weißt du, aber das, genau dasselbe Prinzip könnte ja auch über Meinung funktionieren. So, Leute hören mir nicht zu, deswegen muss ich zu härteren Mitteln greifen, damit sie mal aufwachen, sowas. Ja, das ist sehr gefährlich. Das radikalisiert Leute unter anderem auch. Polizei Berlin bedauert Tweet mit dem Hashtag Genderwahn. Schade eigentlich. Da müssen wir aber nochmal gucken, was damit auf sich hat. Das ist ja irgendwie an uns vorbeigegangen. Polizei Berlin. Ich liebe Skaten. Immer die Bilder als Headliner für so Artikel. Ist okay, liebe Skatende, Biathletende und Kinder, wir sorgen für eine freie Strecke und sperren heute folgende Straßen. Berlin-Marathon Gender war. Also war es wirklich ein Typo und das war's. Bist du sicher? Nee, ich glaube, es ging um Skatende und Biathletende. Ja, weil man auch wahrscheinlich demjenigen gesagt hat, er soll das gefälligst irgendwie geschlechtsneutral ausdrücken, weil es ja rot-grün jetzt in Berlin ist. Skater, ja, meine Fresse, Alter. Und unten drunter hat dann halt der Polizist sich gedacht, dann drücke ich euch aber noch eins rein. Okay, finde ich gut. Das Zitat natürlich nicht politisch, na gut, okay. Dann oh ist Gott, ja alles klar. Nachsitzen fürs Team, sorry Community. Oh, das ja. Ist Hashtag. Ja, Polizeikacks, oh, das ist doch nicht normal. Na, was ist denn die ernsthaft, die Polizei Berlin, was sind das für Kacks? Ja. Schnappen Sie den Anglizismen, das heißt Haderei. Also ich fand das total woke, was sie da gemacht haben. Und dann sollen sie nicht solche Kacks sein und zurückrudern da. Ja. Ja, ich will noch immer entschuldigen, bei sowas kommt immer schlecht an. Ich weiß, ich finde es immer gammelig. Ja. So. Wenn ich zurück. Und was ist das hier von Varg Iveum? Haas ist keine Meinung. Ja. Du scheiß Grammar-Nazi. Selbst wenn ich nicht mehr hören kann. Selbst wenn ich noch nie gehört habe. Aber okay, Varg Iveum. Ja, diese Farben. Trau dich Deutschl an. And. Du musst es and. And. Das ist auch so ein Poster, was in Zusammenarbeit von einem Alpha Kevin und einem Ronny entstanden ist. Die heißen heute Marvin. Marvin. Wer nicht bereit ist, seine Meinung zu ändern, hat keine Meinung. Verstehe ich nicht. Die Logik dahinter. Ja, die ist aber auch von einem Negroiden Reptiloid geschrieben worden. Ja, auf beinahe, aber gut. Meinung dazu, keine Meinung zu vertreten. Okay. So was ähnliches wie wir hier das gerade machen. Schlau, Eulonaut. Liebe ist übrigens auch keine Meinung. Um nicht dumm dazustehen, sollte ich das aber besser nicht tweeten. Ich vermute hier inzwischen einer beträchtlichen Menge Österreicherinnen zu folgen. Habe keine Meinung, fühle mich aber etwas unwohl. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, Hitler, Österreich. Was macht denn der Yannick da? Auf wen reagiert der denn? Kannst du da mal drauf gehen? MLPD wird auch nicht akzeptiert, tritt aber nicht dem Ausmaß wie die AfD auf. Außerdem, was ist keine Meinung? Die MLPD, die im Ausmaß wie die AfD auftritt, nennt man die Linke. Hm. Ja, eigentlich schon. Wieso ist eine MLPD okay, aber eine AfD nicht? Politik Deutschland hat doch beides extreme Ansichten, oder irre ich mich? Ja, haben den nun die 1000 Bots, die als Multiplikatoren dienen, keine Meinung mehr, oder? Hä? Ach, immer diese Bots. Immer Vater, diese Bots. Dass ich lernte, dass Faschismus keine Meinung ist, sondern ein Verbrechen. Mutter, für meinen Gerechtigkeitssinn und meine Vorahnungen. Das Hirn wird schon sehr groß. Weich, meinst du, weich. Kann mir keine Meinung über die neuen Songs von Pi bilden. Irgendwie mega nice, aber irgendwie auch nur so lala. Die Katastrophe der jungen Menschen heute in einem Tweet zusammengefasst. Sie sind nicht in der Lage, sich eine Meinung zur Musik zu bilden, die sie irgendwie mega finden, aber dann doch langweilen. Oh. Jan hat rote Schuhe. Ich habe keine Meinung dazu, aber vielleicht interessiert es jemanden. Ach, die finde ich wesentlich schöner als die ganzen Hass ist keine Meinung Sachen. Da kommen die Grünen schon wieder. Schlussrunde. Toll. Das habt ihr gut gemacht, Grüne. Ja. Hervorragend. Ja, aber irgendwie wiederholt sich doch einiges hier ziemlich. Also, ja. Kann sein, dass die Propaganda schon in die Gehirne der Leute tief eingewachsen ist. Nein, denn Rassismus ist keine Meinung, you know. Okay. Nazi-Schreier und Antifa-Brüllaffen haben keine Meinung. Ah ja. Das erinnert mich irgendwie an dieses Bronco, das ist das, was Pflanzen brauchen. Was? Got Electrolyte. Es hat keine Meinung. Weißt? Und dann redest du und dann, ja, aber es hat keine Meinung, weißt du? Findet man eigentlich überall auf Twitter Gerd Postel? Die Natur tut uns so gut, weil sie keine Meinung über uns hat. Wow, deep. Ja. Hashtag Hurricane Catfree. Weil er doch auch keine Meinung ist. Ach, guck mal, was alle, die wir kennen. Da, Katharina. Tu mal die Katharina, SJV ist die Beste, ich hab sie so lieb. Neuerdings ist sie nicht mehr SJW Katharina, sondern SJV Katharina. Gelebte Exklusion, was? Darf ich meine Way of Living nicht mehr haben, oder wie? Lived Reality und so. Feindliche Propaganda und gelebte Exklusion. Und wissenschaftlich betrachtet reiner Aberglaube. Das geht wahrscheinlich um wissenschaftliche Artikel oder so. Genauso gut hättest du die AfD oder die SPD verlinken können. Der Eurolesbian.con und Lesben.org kriegen die Lesben.org. Ain't we woman too? We was woman and shit. We was women. Ja, we was women and shit. Aber ich finde es immer wieder lustig, dass sich dann so progressive Organisationen dann doch ganz gut halten, obwohl du Mitglieder hast, die so einen Kram dann in die eigene Organisation schreiben, weißt du? Das ist so... Ja, ideological purity test halt, ne? Hm. Nicht vergessen, Leute, wenn du keine muslimische Frau bist, darfst du keine Meinung zum Thema Vollverschleierung haben. Mhm. Angry Face. Oder Rothaut-Smiley, je nachdem. Millionen von Hass ist keine Meinung. Mit Hashtag brennende Flüchtlingsheime, Hashtag völkisches Nazi-Gesocks und Hashtag Julius. Wo sollte wohl Julius Streicher werden? So, Mann, oh Mann, oh Mann. Da kann man echt nur unter jeden einzelnen Post schreiben, Nazi zu sein ist keine Meinung, sondern unmenschlich. Ja, das tut ihr ja auch. Ihr schreibt das nur halt unter jeden einzelnen Post. Auch da, wo es gar keinen Sinn hat, wo gar keine Nazis gepostet haben. Hass ist keine Meinung. Seit wann denn aber Pädophilie? Ja, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Service-Tweet. Hetze ist keine Meinung. Ist mal neu. Feminismus ist keine Meinung. FDP ist keine Meinung. Keine Meinung. FDP hat keine Meinung. Wer unter 1,50 ist, hat keine Meinung. Hat keine Meinung. Der hat keine... Wer schwarze Haare hat, hat keine Meinung. Trage keine Meinung. Irgendwie wird das ganz repetitiv. Ich lasse mir keine Meinung diktieren zu Gulasch. Also das sieht echt nicht schlecht aus mit den servierten Knödeln dabei. Das sieht richtig gut aus. Schön. Das ist so Gulasch aus Hass. Ach stimmt ja, das war zu dem Valomaten vom Postillon oder so. In Ungarn heißt das, was wir Gulasch nennen, übrigens Pörkölt. Und was wir Gulaschsuppe nennen, heißt Gulasch. Okay. Falls ihr mal bestellen wollt. Sprich und schreib Deutsch, sonst keine Meinung oder Statement. Kein Punkt. Aber Fremdsprachen können so schön sein. Wieder Beispiel Ungarisch. Weißt du, was Gemüse auf Ungarisch heißt? Fötzelek. Ungarisch ist eine Scheißsprache. Das ist elfisch. Da kommt so Kolumbus an und da sind so Einheimische so und der so zu denen Hi und die reden irgendwas auf Einheimisch und er so hier sprich Englisch. Keine Meinung. Vor allem, weil Kolumbus eher Italienisch oder Spanisch gesprochen hat. Hier sehen wir, auf welchem Niveau sich das ganze Hass ist keine Meinung abspielt. Bestes Generation 5 Pokémon, das ist keine Meinung, das ist Tatsache. Das ist das Niveau. Fight me. Das ist das Niveau von Hass ist keine Meinung. Ja. Nein, der Einfluss des Menschen auf den Klimawandel ist keine Meinung, er ist eine Tatsache. Pikachu ist keine Meinung. Gut, also er ist keine Meinung, er ist entweder eine Tatsache oder er ist keine Tatsache. Die AfD steht nicht für Meinungsfreiheit, sie hasst sie. Sie lässt keine Meinung außer der eigenen gelten. Das habe ich jetzt so vom Gauland nicht gehört, aber danke, dass du mich gewarnt hast, Karl Kovac der Erste. Gauland wird die ganzen Volksverräter ausmerzen. Innerhalb von Tagen. Hass ist deine Meinung. Heute Abend Lesung und Gespräch mit drin. Oh nein. Die arme Frau Künast. Oh nein. Ja, die hat ja sogar... Guck mal, da hat schon jemand das Plakat beschädigt. Oh, in Bielefeld. Nein. Die hat ihr ganzes Buch so genannt, ne? Also. Was die Wut in unserem Land anrichtet. Ach, nee, ich glaube, das ist keine Beschädigung. Das so sieht Renate Künast aus. Das soll so aussehen. Ich merke es. Ich glaube, das ist so drauf auf dem Plakat. Nee, das ist das Buch von ihr. Das ist der Umschlag. Und Hass ist halt schon so dreckig und verranzt. Wann verstehen die Menschen endlich, dass Intoleranz keine Meinung ist und auch keine sein darf? Wenn sie keine ist, dann kann sie nicht eine sein dürfen oder nicht. Okay, das ist so ein Ding, wenn es keine ist, dann ist es keine. Da musst du dich nicht dazu einsetzen, dass es keine ist. Lieber eine kleine Partei wählen, wenn ihr keine Meinung habt, als die Stimme verschenken. Briefwahl, Mutti oder auch nicht. Ja, das ist doch, ne, das ist doch unser, also zumindest meine Rede. Sich zu einem Menschen also, keine Meinung zu bilden, ist unter Umständen kein geringes Zeichen der Humanität. Apostel! Hey, Gerd. Ich achte darauf, so lange wie möglich keine Meinung zu haben. Das ist mein Trick. Ich bin Falk und verstecke mich hinter Zahlen, lol. Und dann das Profilbild, ey. Und hier Batman the Bat, der ach, herrlich. Jetzt aber. Da hat aber einer Spaß gehabt. Okay, 10 Monate Wartezeit auf Ärzteauszug. Okay, vielleicht aber künstlicher Flaschenhals des KAV, der wenig Interesse an Ausbildung hat. Naja, wo steht, dass er dafür verantwortlich wäre? By the way, es gibt sehr viele Stellen. Und dann sind so eine Liste von Stellen, die so frei sind oder so. Jetzt aber dieselbe Liste nochmal. Ach ja. Es geht um österreichische Gesundheitspolitik. Also, liebe Zuschauer, wer nicht auf Twitter ist, geht da nicht hin, bitte. Solche Unterhaltungen finden auf Twitter jeden Tag zu Millionen statt. Meandernde Scheißunterhaltungen, die zu nichts führen. Jede Menge Unterhaltung, aber keine Meinung. Ja, weißt du, aber jetzt will ja Twitter noch doppelt so viele Zeichen zur Verfügung stellen. Da kann man sich die Posts einfach gleich so zugespammt vorstellen mit Hass ist keine Meinung, Hass ist keine Meinung, Hass ist keine Meinung. Aber zu Hass kann man eine Meinung haben, oder? Ja, also ist dann schon eine Meinung, ne? Oh, hier, der Lorenzo scheint ein Bot zu sein, huh? Der haut immer irgendwie... Solange Faschismus, Rassismus von Meinungsfreiheit... Als Meinungsfreiheit vom Gesetz geschützt wird, machen diese Nazis weiter. Okay. Das war beim letzten Mal aber ein bisschen anders. Aber nur ein bisschen. Was heißt denn geschützt? Was will denn der Herr Lorenzo machen, wenn sie nicht mehr geschützt sind? Will der dann hingehen und die verprügeln oder was? Ja, kommst du halt in den Knast. Ja, hier war scheinbar voll das Haus. Sagst du die zwei Geschlechter und zack, klick die 8. Was haben wir denn da? Wie glücklich diese Leute aber aussehen. Das ist die junge Politik. Genau. Renates Audience so white. Renate Künast spricht vor den grauen Panthern. Ja, ohne Scheiß. Na gut, in der letzten Reihe sehen ein paar aus, die aussehen wie Altenpfleger. Ja, aber komm, Alter. Die eine vorne schläft auch gleich ein, sowieso. Alle schreien über Diversität und dann guckst du das Bild an und denkst du so, Leute, ihr habt einen Schuss nicht gehört. Feigheit ist keine Meinung, mal was Neues. Das für den fand ich auch gut. Das ist keine Meinung, das ist eine rechte Gesinnung, als würden ausschließlich Ausländer vergewaltigen, dass das einzige Wahlthema sein und so weiter und so fort. Okay. Das Problem ist nur, dass sie es überdurchschnittlich machen. Homophobie ist erstens keine Meinung und zweitens war sie nicht mal gemeint. Was soll das? Hä? Lieb doch, wen du willst. Love is love. Intoleranz ist keine Meinung. Ja, cool, Alter. Sag das mal bitte zu den Leuten, die sich an Kindern gern vergreifen wollen. So, komm. Ja, es ist voll. Jeder darf jeden lieben und das ist alles okay, Mann. Das ist so schlimm. Die können nicht einfach irgendeine Mittellinie finden und einfach sagen, Homo sein ist okay und Hetero sein ist okay, aber der Rest ist irgendwie nicht so okay. Und auch Culture Candela können offensichtlich gut Virtue Signal. Es ist halt einfach fürchterlich, Alter. Es gibt entweder die Gruppe, die sagt, nichts ist erlaubt und die andere Gruppe, die sagt, alles ist erlaubt und dann haben die sich zu verschiedenen Themen auch noch untereinander vermischt. Ja. Was das hier, wo hört die Zweijährige keine Meinung? Das Tochterkind. Oh Gott. Was keine Meinung ist, ist zum Beispiel, also sich auf die Person zu beziehen, statt auf die Aussage. Die Großmutter des Kindes hat dem Kind den Pony schneiden lassen und die Mutter des Kindes ist jetzt so wütend. Das ist schrecklich. Weil. Also eigentlich sollte man Kindern erst im 10. Lebensjahr die Haare schneiden. Ich finde, aber jedes Kind sollte einen Pony haben. Ne? Also, wünschen sich das doch auch oft. Außerdem kann man daraus gute Salami machen. Gestern Wahlkampf, heute Wahlkampf, morgen Wahlkampf. Ich gebe nicht auf. Keine Stimme für Nazis. Faschismus ist keine Meinung. Deswegen stehe ich hier. Yay. Wahlkampf liegt in uns. Wahlkampf liegt vor uns. Und Wahlkampf liegt überall herum. Besonders im Weltraum. Da ist Wahlkampf echt überall. Überall. Überall. Im Weltraum. Diesen Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Kannst du mal kurz in einem anderen Tab direkt danach suchen, weil das habe ich jetzt gefühlt schon 6-7 Mal gesehen. Nee, ich möchte es gar nicht wissen. Ja, aber das ist jetzt aber intellektuell dishonest. So nicht. Man muss es doch wissen. Ich kann ja sagen, wo das herkommt. Das kommt aus der Frankfurter Schule. Genau. Was? Dieses von wegen keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Okay. Und die Postmodernisten haben geholfen. Oh, Quenny. Mord ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Wer die Todesstrafe für Kinder befürwortet, hat keine Meinung, sondern einen Haufen Scheiße im Kopf. Ja, okay, zumindest sagt Quenny da nicht, dass Todesstrafe für Kinder befürworten keine Meinung sei, sondern dass es so anstatt dass man eine hat, hat man einen Haufen Scheiße im Kopf. Das ist ein bisschen anders. So Scheißmeinung. Damit genau, ist sie eine der wenigen, die keine Meinung vernünftig benutzt in diesem Teil. Ich fand das jetzt auch nicht so toll benutzt. Queerfeindlichkeit ist keine Meinung. Und jetzt alle Queerfeindlichkeit ist keine Meinung. Queerfeindlichkeit ist keine Meinung. Intoleranz ist keine Meinung. Die Gedanken sind frei, bis auf Intoleranz und Diskriminierung. Denn das ist keine Meinung. Dazu kann man keine Meinung haben. Es sind Fakten und dazu hier die rot-schwarze Fahne und die Anarchisten. Hashtag fight me. Das ist auch einer aus der Pokémon-Crew. Fight me, bra. Na, was meint ihr, was spielt Len so? Nie gespielt, keine Meinung. Assassin's Creed, okay. Nö, ach, du bist nicht der Einzige. Es gibt genug Leute, die Assassin's Creed nicht mögen. Ist es statistisch unwahrscheinlich, dass du die einzige Person bist, die ein Spiel nicht gespielt hat, wenn nicht mal jeder im Land einen Computer hat, so auf der Welt so? 220.000 Menschen verstehen nicht, dass Intoleranz keine Meinung ist bei der Demo für alle. Erklärt sie es? Ja, es ist halt 220 Unterschriften gegen Eheöffnung. Das sind halt diese Demo für alle, sind doch diese klassische Familie-Demonstration. Ja, was sollen sie doch? Ich lese ständig was von Andersdenkenden. Das ist eine Verharmlosung par excellence. Rassismus ist keine Meinung, Sherlock. Wenn Menschen eine andere Meinung haben wie du selber, das muss an deren Böshaftigkeit liegen. Das kann nicht sein, dass die andere Welt sich haben. Ich finde es vor allem gut, dass Andersdenkende jetzt eine Verharmlosung ist. Ich finde es seltsam, dass das anstatt dass man sagt, so, weißt du, falsch zu liegen ist halt kacke. Ja, du darfst nicht sagen, anders denken, du musst sagen, falsch denken. Das ist keine Verharmlosung. Das ist großartig. Ja. Es ist also, das ist Orwell. Andersdenken ist nicht mehr das richtige Wort. Ja. Es geht ins Memory Hole. Faschismus ist keine Meinung. Faschismus ist keine Meinung. Das ist ja alles falsch rum. Bei Thor Steiner bei der Demo. Faschismus. Warte mal, der hat wirklich das Bild falsch rum gepostet. Faschismus ist keine Meinung. Faschismus ist keine Meinung. Faschismus ist keine Meinung. Journalismus sind Fakten und keine Meinung. In Anführungszeichen, Nazi ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Was? Nationalzionisten. In Echoklammer, Nazi ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Mit dem Unterschied, dass Intoleranz weder toleriert werden muss noch darf. Rassismus ist keine Meinung. Ja. Ist ein Fakt. Ja. Okay. Mach's einfach wieder zu. Keine Meinung. Tu so, als hättest du nie drauf geklickt. Komm klar. Rassismus ist keine Meinung. Hass ist keine Meinung. Jetzt noch Rassismus. Moment mal. Bei Gespenst Unchanged. Gehen wir kurz ein bisschen hoch. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Nur in der Demokratie ist es andersherum. Also sind Verbrechen Faschismus oder sind Meinungen Verbrechen? Und lässt sich dafür feiern? Ich glaube, die Person ist fundamental gegen Demokratie. So. Das kommt vom Bund der tropfenden Unterlippe. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Nur in der Demokratie ist es andersherum. Also in der Demokratie ist es so, dass Faschismus eine Meinung ist und kein Verbrechen. Und lässt sich dafür feiern. Aber vor allen Dingen nur in der Demokratie. Also im Faschismus ist Faschismus auch keine Meinung, sondern ein Verbrechen, oder wie? Weißt du, da steht dann so ein Kommunist im Hubschrauber, wird dann gleich rausgeworfen, sagt er so, das ist aber keine Meinung. Und der Typ dann so, du hast recht, ja. Nee, da brauchen wir so ein ABAB, so eine kleine Tabelle. Und zwar im Faschismus ist es eine Meinung, aber kein Verbrechen. Ich nehme an, im Kommunismus ist es keine Meinung, aber ein Verbrechen. In der Demokratie ist es eine Meinung und kein Verbrechen. Und jetzt brauchen wir noch was, wo es keine Meinung ist. In der Anarchie. ist es eine Meinung und In der Anarchie ist es keine Meinung und kein Verbrechen. Vor allem kann man das ja dann auch umstellen. Ich habe die Tage diesen fantastischen Podcast über Dr. Axel Stoll gehört. Und da ging es darum, dass sie dann angefangen haben, das berühmte Magie ist Physik durch Wollen angefangen haben umzustellen nach mathematischen Regeln. Da kamen lustige Sachen raus, so wie Physik ist Wollen durch Magie und solche Sachen. Ich habe nichts gegen Einschränkungen der Meinungsfreiheit, denn ich habe keine Meinung. Der deutsche Wähler, eine Polemik, sehr schön. Ich kann nicht reden, also darf keiner reden. Borniertheit garniert mit Vorurteilen und Halbwahrheiten, aufgepeppt mit Hinterweltnertum ist keine Meinung. Smugface. Ja, der, genau, Smugface. Aber ernsthaft, der viel bornierter als der Tweet geht doch gar nicht. Faschismus ist keine Meinung. Also es ist schon der Peak deutsche Virtual Signal. Faschismus ist keine Meinung. Faschismus ist keine Meinung. Was haben wir denn Faschismus hier? Ach, der Comic, der ist so dumm. Ja. Ich kenne den noch nicht. Alter. Worum geht's denn da? Ja, don't tolerate the intolerant. Also, dass du die Intoleranten nicht tolerieren darfst. Was sehr viel Sinn macht, da wir Nazis doof finden, aber Salafisten irgendwie, weiß nicht. So. SPD Brandenburg at Ostkurve, aha. Und dann auch dieser Spruch zum Schluss bei dem Comic, so, as paradoxical as it may seem, so widersprüchlich, wie es sich auch anfühlen mag, hier, Moment, hört mir nochmal zu, wenn man tolerant sein will, muss man intolerant sein. Nazi-Verlage auf der Buchmesse. Gott, oh Gott, du darfst kein, es gibt doch Beschränkungen dafür, was du darfst. Und wie weit wollen wir das noch runterschrauben, bis Jutta Ditfurth zufrieden ist? Kein deutscher Pass ist gleich keine Meinung, ganz einfach, Kollege. Sagt SpongeBob. Ja, Mann. Ja. Der ungarische Pass ist so viel mehr wert. Ah, gewinnt aber die Dame oder der Herr das Duell, würde ich sagen. Sovi ist ein schönes Wort. Ja, aber kannst du nicht mit dem deutschen Pass in die meisten Länder auf der Erde ohne Visum einreisen? Keine Ahnung, das ändert sich aber auch vielleicht. Und dann ist Ungarn wirklich besser, weil die sich denken, okay, da sind weniger Flugzeuge in letzter Zeit in die Luft geflogen. Was ist denn das? Das ist keine Meinung, das sind Zahlen und Fakten. Außerdem sind es 70 Euro, das Handy ist neu, er liest auch den Text, meine Fresse. Der ist on fire. Der unten drunter ist aber auch gut. Hab generell eigentlich keine Meinung zur Unabhängigkeit Kataloniens, hauptsächlich, weil ich mich dazu zu wenig informiert bin. Aber ich möchte mal wissen, was da nach dem Aber kommt. Meinst du, da kommt noch was? Ist ja, bestimmt. Ach, ich mache das auch immer so. Wenn ich sehe, mit was für Methoden diese Debatte geführt wird, fühlt man sich ja glatt gezwungen, den Katalanen zuzustimmen. Ja, so ist das. Ja, heute beim Nationalmannschaftstraining haben sie wohl den Piqué böse ausgepfiffen, weil er sich freundlich dazu geäußert hat. Das Nationalmannschaftstraining ist in Madrid halt, ne? Der Schleier ist buchstäblich gefallen. Ich habe zu Ihnen keine Meinung, wozu auch. Ich konfrontiere Sie nur mit Ihren eigenen Aussagen. Vielleicht hilft es ja zum Nachdenken. Oh. Wieder die Feinde der offenen Gesellschaft, heißt das sicher. Ach du Kacke. Ja, super. Die offene Gesellschaft, ey, was ihr anrichtet da mit diesem Blödsinn. Homophobie und Tranasphobie. Trinaphobie. TRNA. Ja, aber im Grunde ist unter dem Hashtag sind nur irgendwelche Leute zusammengefasst, die sagen, ich bin jetzt getriggert. Und dafür hat mir die Partei sogar eine Wortkombination gegeben, um das besser zum Ausdruck zu bringen. Weißt du, ich meine, wenn wir über Rassismus reden, wenn es denn wirklich tatsächlicher Rassismus wäre, meine Güte, ja, dann ist es keine Meinung. Aber wenn schon allein Massenmigration hinterfragen Rassismus ist, dann fickt euch. Dann ist es definitiv eine Meinung, die vom überwiegenden Teil des Landes auch getragen wird. Das Sorry. Ist ja das große Problem, dass die Leute halt alle Worte benutzen, von denen sie glauben, also von denen sie selber eine Definition haben. Aber genau. Auch überhaupt nicht verstehen, warum. Oh, guck mal, wer da von Fun Zero eine Antwort kriegt. Herr Schauder! Keine Meinung im Internet. Irgendeine Seite ist immer angepisst und natürlich ganz so zurecht, versteht sich. Das ist was zutiefst Weibliches, von allen Seiten gemocht zu werden. Oh, Schauder, hat der mich jetzt eigentlich wieder gebannt? PewDiePie. Hey, das gibt's nicht. Stereo Line ist scheiße, ist keiner Meinung. Okay. Da schon wieder Trinsphobie diesmal. Nicht TRNA-Profi. Die intrinsische Phobie. Knapp daneben ist halt auch vorbei. Die AfD ist ja auch keine Meinung. Nein, sie ist eine Partei. Ja. Danke, dass ich dir helfen konnte. Also. Die AfD ist auch kein Ballspiel. Ich will keinen neuen nationalsozialistischen Staat. Wer will den schon, Maurice? Nee, lass Maurice mal zeigen, was für eine Schneeflocke er ist. Maurice ist eine große Schneeflocke. Maurice ist vor. Er ist gegen Rechtsextreme. Niemand sonst auf dieser Welt ist gegen Rechtsextreme und gegen den Nationalsozialismus. Das ist total brave und stunning, das heutzutage im Westen zu sagen. So, ich finde Nazis blöd. Das ist so ein total umstrittenes Statement, wo man richtig stunning stolz drauf sein kann. Weißt du, richtig, ich hab's denen gezeigt. Weißt du. Es gab doch ein Video von einem Typ, der einen AfD-Flyer in seinem Kamin verbrannt hat. Was dann auf halt irgendwie, keine Ahnung, Twitter gepostet hat oder so. Hätte der damit nicht bis im Winter warten können, wo man die Hitze brauchen kann? Nee, dann wäre es ja kein Symbol mehr gewesen. Wenn man etwas für einen Zweck macht, ist es kein Symbol mehr. Hat er sich dabei. Wenn auf dieser wundersamen Katzeninsel noch der Konsens herrscht, dass Enthauptungen keine Meinung sind, ließe es sich glatt aushalten. Ich habe keine Meinung zum aktuellen Todesfall eines Prominenten, finde ich gut. Das könnte man eigentlich jeden Tag posten. Hass und Hetze sind keine Meinung. Hass und Hetze. Sie hat keine Meinung zu ihrem Menü? Das perfekte Dinner. Frag mich, wo das herkommt, der Spruch. Ach, guck mal, hier erklärt es uns jemand. Homophobie ist keine Meinung. Eine Meinung wäre, ich finde Homosexualität abnormal. Homophobie ist nach dieser Meinung zu handeln und zu denken. Ah, okay. Also ist das so ähnlich wie bei Love the Sinner, Hate the Sin, ne? Wahrscheinlich. Nur, dass du den Sinner doch haten sollst, weil er keine Meinung hat. Ja, auch schon so ein bisschen, aber, ne? AfD-Wähler wollen nicht, dass es Menschen sozial besser geht, sondern dass es Leuten schlechter geht, die sie nicht kennen. Aha. Auf jeden Fall. Kennedy? Oder Kennedy? Ah, da, die DKP. Kanackenviertel ist keine Meinung, nee, ist eine Bezeichnung. Wir sind Stadtviertel. Guck mal auf hatespeech.de. Reiner Hass ist keine Meinung, sondern Nährboden für den Extremismus. Ich finde den NS gut. Das ist keine Meinung. Eine Meinung wäre zum Beispiel, der NS ist eine menschenfeindliche Ideologie. Meine Fresse, Alter. Und dafür werden die bezahlt. Jemand bezahlt ihnen das Gehalt dafür, dass es so eine. Sag mir doch mal, wie viel Hass darf ich auf Hitler haben? Was hast du auf Hitler eine Meinung? Wenn ich Hass auf den Nationalsozialismus und Anhänger haben darf, darf ich es auch auf den Islam und seine Anhänger. Sie dürfen so viel Hass haben, wie sie wollen. Hauptsache, sie halten den in sich. Damit niemand was kriegt und sie nicht unsere schöne, bunte Zivilgesellschaft zerstört. Wie sie damit umgehen. Faschistische Ideologien, wie zum Beispiel Nationalsozialismus, führt umgehend zu Distanzierung dieser. Ist eins menschenfeindliche Ideologie, finde ich auch so geil. Der NS ist eins. Von der Ideologie her. Von Ideologie her, ja. Oh, und da gab es dann ein betretenes Schweigen nach der Frage. Scheinbar. Und ein Block vielleicht sogar. Dies weiß nur der Herrgott. Ich will jetzt Erkel Mangela. Die hat mir Mut gemacht. Mangela Erkel. Mangela Erkel. Mangela, ja. Für Bundeskanzler. Das finde ich aber gut, dass historische Baustoffe macht das gleiche Ding wie der Postel mit der Natur, die keine Meinung zu uns hat, schreibt aber wenigstens drunter, dass es nicht von Postel, sondern von Nietzsche ist. Ja, und außerdem verlinkt er auch noch eBay, wo man sich Granitplatten kaufen kann. Ja, wie sagst du schon, Nietzsche? Ich habe keine Meinung zu Granitplatten. Kauf bei eBay. Das mag vielleicht eine Nische sein, aber Nietzsche und Granitplatten in einem Feed, das ist der neue Content von morgen. Ja, ja, das ist Granitsche. Historische Baustoffe, sage ich da nur. Wenn du lange genug auf eBay schaust, dann bietet eBay irgendwann auf dich. War doch der Spruch, ja, glaube ich. Das ist schon das Dark Souls der Tweets. Auf Demos gehen, aber keine Meinung vertreten können, verstehe ich nicht. Ich habe eine Frau und 4 Töchter, ich habe keine Meinung. Ja, nee, aber das mit den Demos ist doch so, wenn du auf eine Demo gehst und dann jemanden fragst, so, warum bist du hier? Und dann sagt dir jemand, ey, Trump, der ist ja ein Rassist. Und dann sagst du so, ja, und sag mal ein paar Aussagen von ihm, die du rassistisch findest. Na, aber der ist einfach ein Rassist. Weißt du, das sind oft Gespräche auf Demos, sind nicht unbedingt tiefer wie das, was ich jetzt als Beispiel angeführt habe. Nee, das für die meisten Leute verstehen das falsch. Also die sagen Rassist, aber was sie wirklich meinen, ist Raser. Und die bezeichnen damit Leute, die Sportwagen mal fahren und zu schnell auf der Autobahn. Ne? Ja. Rechtsüberholer. Ja, und die Deutsche Bahn. Das sind tatsächlich Rechtsüberholer, die Rassisten, ne? Die rasen zu viel, rechts. Die Deutsche Bahn sagt, ich kenne den Umstand, warum das Fahrzeug dort steht, nicht. Ich persönlich kenne mir dazu keine Meinung. Was? Okay, was ist der Hintergrund dazu? Oh Mann, ey. Okay, und warum hat der Typ da die Deutsche Bahn verlinkt? Weil da hinten, ganz hinten rechts, wenn du auf dem Auto guckst, ist auch ein DB, die sponsern wahrscheinlich irgendwas da. Ja, stimmt. Damit ist wahrscheinlich der ganze Radverkehr in Berlin lahmgelegt. Also die müssen einfach anhalten und es ist Stau, bis dieses scheiß Auto weg ist. Ich würde in der Stadt nicht Fahrrad fahren wollen, ganz ehrlich. Von allem, was ich da bisher gesehen habe, nee, kein Bock. Ich würde nicht nach Berlin gehen wollen. Nee, nach Berlin sowieso, also für länger nicht, nee. So lange, wie ich brauche, um ins Pergamon-Museum zu gehen. Ja, ist mal so 4-5 Stunden, ne? Was? Aber dennoch, erstmal den Verstoß legitimieren, hä? Oh Mann, das sind echt diese, das sind früher Alter. Die Opas gewesen, die an der Straße gestanden haben, gewartet haben, bis einer falsch parkt. Also erstmal irgendeinen Kundenservice anrufen und sich 3 Stunden lang aufregen über irgendwas. Stellen Sie mich zu Ihrem Vorgesetzten durch. Nein, stellen Sie mich zur Technik durch. Warum? Sie wissen ja gar nicht, wovon Sie reden. Stellen Sie mich zum Rechnungswesen durch. Ist der Bildschirm an? Ja. Machen Sie ihn mal aus. Ah, jetzt geht er. 2 Fremde treffen sich zum ersten Mal. Wow. Ist das nicht die Kulisse von dem Funkwohnzimmer? Das ist ungefähr die aufregendste Sendung, die man sich vorstellen kann. 2 Fremde treffen sich zum ersten Mal. Also das ist ernsthaft. Was Titel angeht, ist das schon beeindruckend. Aber ich finde das lustig, dass die keine Meinung als Schlüsselbegriff von beiden Seiten benutzt wird. Ja. Aber halt von beiden Seiten ein bisschen anders. Hat die BaFin zu ICO keine Meinung trotz enormer Verbraucherschutzrelevanz? Grauzone. Was ist ICO? Initial Coin Offerings. Was ist denn das? Ico, I see. Da, da, da, da, da. Keine Ahnung. Das sehe ich anders. Das Leugnen des Holocaust und das Hetzen gegen Minderheiten ist für mich keine Meinung. Abgesehen davon stimme ich. Ding, ICO ist, wenn eine neue Kryptowährung gelauncht wird. Ach, okay. Aber meine Fresse, deutsche Verbraucherschutz sind. Ja, fickt euch doch an. Wie viele Kryptowährungen brauchen wir eigentlich noch, bis der Hype mal vorbei ist? Ah, es gibt da schon einen Haufen. Also, es gibt zum Beispiel auch Titicoin. Und davon habe ich. Dass die Figur einer Frau aussagen soll, wie sehr sie Frau ist, ist keine Meinung. Doch. Außerdem steht da nicht Aussagen, sondern Aussagen. Es ist blöd. Au! Oh. Es ist Blödsinn und Bodyshaming. Ja, das ist gut. Hass ist keine Meinung, ist ungefähr wie ein Brotmesser ist kein Fahrzeug. Das stimmt. Aber du kannst Räder dran machen. Aber setz dich mal drauf dann. Ah, aber der fasst das ganz gut zusammen. Liebe für andere ist keine Meinung, sondern eine Schande und verfassungswidrig. Punkt. Heterosexualität ist keine Meinung. Hä? Nö, ist es auch nicht. Das ist eine Sexualität. An die, die keine Meinung ist, illegal Sticker verteilen. Faschismus ist keine Meinung. Faschismus ist scheiße. Das heißt ja auch kein Faschismus Wort. Faschismus ist scheiße. Ja, das ist eine scheiß Meinung. Wer keine Gegenargumente hat, kann auch keine Meinung haben. Sie hätten ja ansonsten wieder lügen müssen. Eine Partei wählen, die wieder auf Konzentrationslager zusteuern will, das ist schon keine Meinung mehr. Nö, das geht schon ein bisschen weiter als eine Meinung. Das ist Science Fiction. Das ist eine Stimmabgabe. Fantasy ist das. Kann mir irgendwer zeigen, wo was für Konzentrationslagern in irgendeinem Parteiprogramm stehen? Na gut, das war doch nicht mal die NPD ist doof genug für so. Das war doch bei der AfD in den E-Mails so. Sobald wir in der Macht sind, stellen wir die alle an die Wand. Oder was war das? Du meinst die E-Mails, von denen weder klar ist, ob sie hätten veröffentlicht werden dürfen, noch ob sie von irgendwem sind, oder wie war das? Ja. Und darauf ist das wahrscheinlich basiert. Hass ist keine Meinung. Hass ist einfach keine Meinung mehr. Abo scheitern. Was tust du? Ah, war längs auf links unten zu finden. Gibt's jetzt links unten noch wieder? Noch? Es ist jetzt wohl im normalen deutschen Indie-Media-Bereich, was vorher in links unten war. Okay. Also alles prima. Wenn das bei links unten steht. Aber wir wissen ja, dass links unten eine sehr gute Quelle ist. Die haben ja noch nicht mal ein richtiges Impressum. Also. Du willst ja doch keine Meinung bilden. Dafür bist du viel zu dämlich. Du willst deine Vorgesetzt bekommen. Du willst es doch auch. Das ist eine Empfindung und keine Meinung. Hass ist eine Empfindung und keine Meinung. Hass ist dein Organ. Mord ist keine Meinung, das stimmt. Der Mann hat recht. Echoklammern Arnold Schiller. Demo für alle will am 15.09. in Berlin gegen LSBTIQ hetzen. Lass uns auf die Straße gehen. Hass ist keine Meinung. Die wollen für ein anderes Menschenbild oder ihr Menschenbild demonstrieren, so wie ihr für eures demonstriert. Warum bist du denn so wie Gott und so wenig demokratisch, Sebastian Walter? Hier, Echoklammern Claudia Luisa da oben. Was ist Hashtag Bus des Grauens? Ja, das war diese Bustour von der Demo für alle. Ah, okay. Also das, so das, haben das die Gegner das genannt. In Wahrheit hieß das, glaube ich, Bus für Meinungsfreiheit oder so. Ah, okay. Also so haben die... Ich dachte, das wäre der Tourbus von den Grauen Panthern. Klingt komisch, ist aber so. Wer mir was mit dem Ding als wahr verkaufen will, der hat sich schon in den Fuß geschossen. Schon. We are sorry. Sehr gute South Park-Folge. Ja, wenn du dir bisher keine Meinung über sie gebildet hast, dann wird das auch nichts mehr. Alice Weidel. Nein, Twitter, ich habe keine Meinung zum Fairy Tail Dub, weil mich Fairy Tail schon gar nicht interessiert. Lass mich in Ruhe damit. Ach Gott, Animes. Weeps überall. Ja, ich glaube, das die Luft ist raus. Ja. Ich glaube, wir haben die rote Linie überschritten. Ja, irgendwie jetzt langsam wird es repetitiv. Ja, ist die ganze Zeit schon. Ich meine, so viel unterschiedlich gibt es da nicht, aber hin und wieder sind halt mal so ein paar Perlen dabei, auf jeden Fall. Aber ist schon richtig, ich glaube, unsere Zuschauer haben auch genug. Oder sagt dir jemand Kartoffelsalat-Rezept? Ja. Also ich würde sagen, wir brechen das ab, bevor wir das dritte Mal über Gerhard Postel stolpern. Das könnte dreimal seinen Namen sagen, dann steht er hinter dir und leidet dich voll. Das ist gefährlich. Der Psychoanalyse. Gerd Postel. Nichts passiert, Glück gehabt. Ja, wollen wir Feierabend machen oder wollen wir uns noch das Video angucken? Ja, her mit dem Video. Ach komm, Videos sind doch immer schön. Schön ist aber das falsche Wort für das, was wir dann sehen. Naja, du weißt doch, umso dreckiger du es uns besorgst, umso mehr Spaß haben wir. Ach, wenn jemand über den Tiefenstaat redet, dann könnte man damit eine Susanne Bär meinen, die gendergerechte Einflüsse auf Grundsatzentscheidungen in diesem Staat auswirkt. Professor Dr. Dr. Hiccup, Susanne Bär. Nein, ich finde immer generell, wenn Menschen Tiefenstaat sagen, sind die meist nicht so seriös. Aber wenn man vom Tiefenstaat seriös sprechen wollen würde, wäre das sowas wie die Susanne Bär. Die ist ja praktisch das U-Boot des Feminismus im Bundesverfassungsgericht. Genau. Und so ein bisschen Postmodernismus, das ist sicherlich auch noch mit dabei. Weil jetzt kommt wieder der Punkt, den man rausschneiden kann. Die hat ja, ich glaube, studiert bei der bei dieser Central European University von George Soros. Bom, bom, bom, bom, bom. Oh, schön. Das ist ein guter Mann, der spendet immer so viel. Deswegen ist sie Professor Dr. Dr. des Schluckaufs. Genau. Die Reihenfolge vertauscht. Aber ich würde doch gerne, Frau Bär, bevor Sie das Wort nehmen, ein paar Schlaglichter Ihrer sehr beeindruckenden Karriere dann hier nochmal in den Raum werfen. Sie sind promoviert, Sie sind habilitiert, Sie haben eine Ehrendoktorwürde, haben auch, wenn man nachguckt, weiß man das dann, die Magistra, Legum Magistra, also den englischen oder angelsächsischen Master of Law. Seit 2011 sind Sie Richterin des Bundesverfassungsgerichts im ersten Senat in Karlsruhe. Eine Professur für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin gehört auch zu Ihrem biografischen Profil. Nein, und ja, Sie sind Global Law Professor. Verfassungsrichters, oder? Humboldt-Universität, Frauenstudien, oh mein Gott. Ja, das war ja dieses Ding, was ja auch irgendwie angezweifelt wird, ne? Also der Dalisch hat da ja viel drüber geschrieben und nachgeforscht. Ja, dass sie nachweisen kann, an was sie geforscht hat und dass sie keine Ergebnisse vorweisen kann und keine Dokumente es dazu gibt, was sie gemacht hat an der Universität. Ja, und dass es diesen, aber er zumindest keine Auskunft bekommt. Und dass es diesen Lehrstuhl irgendwie gar nicht gegeben haben soll, den sie da angeblich gehabt hat. Ja. Das wird immer geil. Ja. Ja, die hat in Bielefeld studiert, so geht das. Das ist direkt alles in Frage gestellt. Professor der University of Michigan Law School in den USA und haben dort die Ehrendoktorwürde bekommen. Sie unterrichteten regelmäßig, was für unseren Kontext nicht uninteressant ist, an der CEU in Budapest, also diese von der Soros-Stiftung finanzierte Universität, Central University Budapest, gegen die sich die Wut und vor allem auch die jüngsten politischen Initiativen von Viktor Orban richten. Sie waren Direktorin des Gender-Kompetenzzentrums zur Beratung der Bundesregierung, Sprecherin des Zentrums für Geschlechterstudien, Studiendekanin der Juristischen Fakultät, Vizepräsidentin der Humboldt-Universität, Mitgründerin des Law and Society Institute in Berlin und einer. Also sie hat den Kram auf jeden Fall richtig gefressen. Ne? Und die ist im Bundesverfassungsgericht den meisten Leuten so gar nicht richtig bekannt. Ja. Law Klinik Grund- und Menschenrechte. Das fand ich ein besonders interessantes Projekt und empfehle allen, die nicht wissen, was das ist. Ich wusste es nicht, als ich das erste Mal las, nachzusehen. Die haben nämlich einen sehr, sehr spannenden Claim auch. Da kann dann die Fantasie sich dann mal ausmalen, was man da alles lernt und macht. Über das Recht, anders zu denken, haben Sie Ihren Beitrag, Ihre Keynote betitelt. So ein bisschen haben Sie uns vorab wissen lassen, worauf Sie eingehen werden. Dazu sage ich gar nichts mehr. Ihre Redezeit soll nicht weiter von mir hier beschnitten werden. Ich bitte Sie herzlich, ans Podium zu kommen und fahre schon mal das Pult hoch. Ja, auf jeden Fall ist das auch der Journalistinnenbund hier, bei dem das Ganze stattfindet. Den haben wir ja auch regelmäßig eigentlich bei uns gefeatured, weil da ja auch ziemlich viele Leute aus den öffentlichen Medien und so, also das ist quasi so eine Frauenlobby in den Medien. Das war das. Guten Tag und herzlich willkommen und vielen Dank für diese ehrenvolle Einladung. Und Sie alle wissen das genauso gut wie ich, das sind ambivalente Erfahrungen. Das ist eine große Ehre, die mit einer hohen Erwartung einhergeht. Und das ist Stress und Arbeit und der Versuch, dieser Erwartung auch nur einigermaßen gerecht zu werden. Und als ich Ja gesagt habe, wusste ich weder, dass Sie mit einem europäischen Staatsakt konkurrieren, aber habe in einer, wie das Richtern und Richterinnen eigen ist, sorgsamen Abwägung entschieden, hierher zu kommen. Damit bin ich, glaube ich, auch nicht allein. sondern habe auch, als ich ja erst später so ein Stück weit erfuhr, worauf sich Ihr Nachmittag fokussieren würde. Also ich glaube, das, was sie eben meinte mit dem Staatsakt, das war, glaube ich, die Beerdigung von Genscher, die an dem Tag war. Also das nur mal so. Aber das finden die Damen alle lustig. Ein Stück weit umgestellt. Genscher, das ist ja, hatte der nicht damals zum Jugoslawienkrieg verfrüht die Unabhängigkeit von Slowenien, Kroatien anerkannt und dann damit ein Stück weit auch die Staatsräson dort mit gepusht. So. Aber egal, das ist nur nebenbei. Und das liegt auch daran, und das werde ich versuchen, mit Ihnen zu teilen, dass ich den Eindruck habe, Sie machen sich Sorgen, Sie machen sich zu Recht Sorgen und Sie sind damit überhaupt nicht allein. Und ich würde gerne versuchen, aus meiner Perspektive beizusteuern, an welchen Punkten ich meine, man sich ganz besonders intensiv Sorgen machen muss. Aber es ist ja auch eine Keynote zu einem Jubiläum und zu großartigem Tun, also habe ich sozusagen vier kleine Tortenstücke mitgebracht. Das erste ist natürlich die Gratulation, die so ein bisschen unter dem Titel steht, Good Girls Revolt. Das tun Sie nie allein, das tun Sie bestenfalls auch mit den Mitteln des Rechts und da geht es mir ein Stück weit darum, den Unterschied zwischen Betteln und Rechtsansprüchen kenntlich zu machen. Die zweite Bemerkung wird sich eher dann auf die Sorgen konzentrieren. Und das fällt deshalb schwer, weil ich würde auch auf eine Art viel lieber eine lange Hymne auf Sie singen. Das haben Sie ja auch verdient und das wäre auch so nett für so einen Samstagnachmittag. Aber eben die Sorgen haben Sie formuliert und die Sorgen müssen uns umtreiben, weil die Verhältnisse schwierig sind. Sie sprechen von Auseinanderdriften. Ja, also quasi Big Vagina in den Medien. Ich würde so gerne ein Loblied auf Sie singen, sagt die Bundesverfassungsrichterin. Sie sprechen von Scheitern und Sie sind damit nicht allein. Ungarn, Polen, Türkei, die USA, die EU als Gesamtkunstwerk, die Vereinten Nationen, all diese sozusagen Phänomene, Konstrukte, Erfindungen, Errungenschaften, würde ich sagen, geben Grund zu deutlich erhöhter Aufmerksamkeit. Naturgemäß, vielleicht auch erwartungsgemäß, werde ich ein Stück weit auf die rechtsstaatlichen Komponenten dieser Entwicklung versuchen einzugehen. Und dann in der dritten Bemerkung mich der Gleichberechtigung zuwenden. Auch das haben Sie sozusagen vorgeframed und versuchen, weil das meiste dazu Viviane Reding sagen kann, aus sozusagen mitgestaltendem und berufenem Munde, versuchen dazu beizutragen, was aus meiner Perspektive einer grundrechtlichen und menschenrechtlichen und eben wieder auf den Rechtsstaat und den Verfassungsstaat setzenden Perspektive da wichtig ist. Die Frage, die mich da leitet, ist, wie reagieren wir am besten auf den meines Erachtens schärferen und kühleren Gegenwind, der uns in der Frage ereilt. Und schließlich die Pressefreiheit. Da habe ich sehr lange nachdenken müssen über den Zusammenhang. Aber dann war das natürlich auch klar. Auch da gibt es Sorgen und Herausforderungen. Auch da gibt es klare Zusammenhänge. Pressefreiheit, Gleichberechtigung und ein funktionierender demokratischer Verfassungsstaat sind untrennbar miteinander verknüpft. Und diese Verknüpfung, glaube ich, muss immer wieder erklärt, aber eben auch verteidigt werden. Also vier Oder neu definiert. Ja, miteinander verknüpft würde ich auch sagen, aber nicht in der Art und Weise, dass das eine das andere bedingt oder so. Eher ablehnt. Und die erste, die Gratulation. Die Gratulation zur Entscheidung, sich aufzulehnen. Good Girls Revolt, das ist die TV-Serie über die 46 Frauen bei Newsweek, die irgendwann entschieden, dass das nicht mehr witzig ist, mit dem nicht zur Hauptbesprechung zugelassen zu werden, zu recherchieren, aber nicht schreiben zu können, jedenfalls den Namen nicht runterzufinden, irgendwie auch die Ahnung, wirklich zu wenig Geld zu verdienen, jedenfalls zu wenig verdienen ja alle subjektiv. Also, aber im Vergleich mit den männlichen Kollegen deutlich weniger. Das war not amusing anymore. Und die damals sogenannten Career Girls entschieden von den Gesprächen, der Bitte um Verständnis, dem sie könnten doch aber mal, es würde doch wirklich und es wäre doch auch fair, umzusteigen auf Rechtsschutz. Formale Beschwerde bei der damaligen IOC, also der zuständigen Behörde, Rechtsschutz, weil sie irgendwann verstanden hatten, dass das, was irgendwie nervig, anstrengend, belästigend, auch unproduktiv und unprofessionell ist und auch langweilig, weil zu homogen, nicht nur eben all das ist, nervig, lästig, unproduktiv, homogen, langweilig, sondern auch illegal. Und dieser. Genau, und wir brauchen einen großen Staat mit viel Macht, damit er halt den ganzen armen Unterdrückten allen zu ihrem Recht verhelfen kann. Der Sprung von nervt, nicht schön, finde ich nicht okay, zu illegal ist ein fulminanter Sprung, der nicht immer Erfolg garantiert. Das ist auch klar. Der aber zum Beispiel das ausmacht, was die EU prägt als Rechtsgemeinschaft und was den demokratischen Verfassungsstaat ausmacht als eben rechtsschutzgewährende, tatsächlich gewährende Gemeinschaft und worum es, glaube ich, im Umgang mit den Sorgen deutlich gehen muss. Also dieser Sprung von Bettelei zu Rechtsdurchsetzung, zu Anspruch. Und da gibt es ja ganz viele Geschichten. Der Presse konnte man entnehmen, dass eine Serie oder zumindest ein Film über Ingrid Kolb geplant ist, relevant. Dass vor Arbeitsgericht eine Redakteurin des ZDF bekanntlich... Dass du hast eine Gender... Frau irgendwo in einer Position und sie redet über Popkultur. Ja. Das ist so ja. Leute, Alter. Ja, das machen die doch immer. Das ist quasi Anita Sarkeesian als Verfassungsrichterin. Ja. Oh Gott. Lohnrückstände einklagt, also gegen Lohndiskriminierung vorgeht und dass das Muster... Am Anfang ist man nett, dann insistiert man mal ein bisschen, dann ist man wirklich nicht mehr amüsiert. Dann lacht man auch nicht mehr über den 35. blöden Witz. Dann probt man den Aufstand und dann schaltet man irgendwann um auf, jetzt reicht's, es ist illegal und jetzt wehre ich mich. Dass dieses Muster sich vielfach findet. Und ich gratuliere Ihnen dazu, dass Sie, glaube ich, so meine Außenwahrnehmung, ein Verband sind, der das fördert. Der den Mut dazu gibt, der, was wir... Das ist toll, ne? Ich gratuliere Ihnen dazu, Sie sind ein Verband, der das fördert. Dass man jedes Problemchen zum Start trägt. Sagt hier. Ja, sie hat ja ihr Auskommen, je mehr Klagen vorm Verfassungsgericht landen, umso mehr Gigs hat sie. Und meinst du? Keine Ahnung, was sie da. Also, wer will denn so einen Staat, in dem alles geregelt ist und dann zwangsläufig alle aufeinander aufpassen müssen? Dass du dich vor deinem Nachbarn nicht mehr traust, deine Meinung zu sagen. Ja, weil der könnte es ja melden, hatten wir schon mal. Das sind ja dann nur, ja, es kommt ja darauf an, ne, wie politisch korrekt das dann ist. Hier Mobilisierung von Rechten mit ermöglicht, darin bestärkt, weil das keine Einzelheldinnen sind, die sich sowas überlegen, sondern eben die Good Girls, those who revolted. 46 Frauen waren bei Newsweek. In allen anderen Fällen immer mehr Kolleginnen und Kollegen dahinter stehen. Kolleginnen vor allen Dingen, die sagen, nee, du bist nicht blöd, nee, du bist nicht allein, du darfst das, das ist nicht zickig, sondern es ist dein Recht. Das ist extrem wichtig und aus meiner juristischen Perspektive ist der Journalistinnenbund ein Verband, der das fördert und macht. Entscheidend aber eben die Differenz zwischen nervt und Anspruch. Darauf habe ich ein Recht. Die Gratulation also dazu, hoffentlich beides zu nutzen, wenn es denn anliegt, für mehr Gleichberechtigung einzutreten. Und das heißt dann auch, glaube ich, für besseren Journalismus, für Berichte über die ganze Welt und nicht nur die partikulare Perspektive auf sie, für Berichte aus diversen Perspektiven und nicht nur den einen Blick auf die Verhältnisse. Schon ja, mehr Moment mal. Also, wir haben doch eine internationale Presse zum Beispiel. Ja. Und was für einen Sinn würde es machen, jetzt Leute, die keine Ahnung von unserem Land haben, darüber schreiben zu lassen, nur weil es dann irgendwelche Diversity-Punkte gibt? Oder wie auch wieder dieses Gerede, umso diverser, umso besser werden die Inhalte. Das ist doch alles Humbug. Ja. Das ist Theaterdonner. Da ist doch nichts Haltbares dran. Ja, außerdem, der Journalistinnenbund hat sich garantiert noch nie darüber beschwert, dass irgendwo nur Frauen waren. Also die klopfen nicht bei Edition F an und sagen, hier, das ist aber hier eure Partikularinteressen, so bildet man aber die Realität nicht ab. Da sagen sie, oh, Vagina ist gleich gut. Gelobt seid ihr. Und hier sei angedeutet, dass mir wichtig ist, Gleichberechtigung nicht als Sondernummer zu verstehen und Gleichberechtigung nicht als Präsenzpolitik, sondern Gleichberechtigung als Beitrag zu etwas, was uns alle angeht, als Qualitätsfaktor, wenn Sie so wollen, als Erweiterung von Perspektiven, als Anerkennung von Diversität. Es gibt viele Begriffe, aber dass es zu den Basics gehört, um die wir nicht nur in den Medien, sondern insgesamt streiten müssen. Und jetzt hätte ich gerne so weitergemacht und Ihnen noch viel mehr erzählt, was Sie alles Tolles machen und wo Sie auch noch so hin können, so kleine mittelbare Appelle, das liegt irgendwie in der Natur der Sache und tue das auch und hätte das auch deswegen besonders gerne gemacht, weil ich natürlich zu den Profiteurinnen Ihrer Arbeit gehöre und das in mehrfacher Hinsicht. Ich bin darauf angewiesen und das sage ich jetzt auch als Richterin des Bundesverfassungsgerichts, ich bin ganz existenziell darauf angewiesen, dass Sie das Schreiben, Drehen zu Gehör bringen, was Sie eben schreiben, drehen und zu Gehör bringen können. Ich kann nämlich mit relativ wenig Menschen sprechen über das, was mich in meinen Entscheidungen bewegt. Ich lese aber wahnsinnig viel Zeitung, höre Hörfunk, sehe Fernsehen. Ja, und ich sehe Fern, genau. Da sehe ich dann irgendeine Serie und dann halte ich euch jetzt einen Vortrag darüber, was in der Serie gekommen ist. Ich bin eine Verfassungsrichterin. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist mein Beruf. Zu deren Professur man keine öffentlich einsehbaren Arbeiten findet in Sachen wissenschaftlichen Papieren, irgendwelche Folien, die man bei der Humboldt-Universität anfängt oder sonstigen. Weißt du, du hast nichts, was irgendwie eine wissenschaftliche Tätigkeit so irgendwie belegt, wie das bei anderen Menschen in der Wissenschaft ist, die dann zumindest postmodernes Gibberisch veröffentlichen, wenn es aus der Richtung kommt, sondern du hast gar nichts, so, was du findest. So. Also, du findest nichts, was sie geschrieben hat. Aber sie ist Professorin. Sie hat schon Bücher veröffentlicht, so ist das nicht. Ne? Also, aber nicht wissenschaftlich. Moment mal. Sie hat ein Lehrbuch Rechtssoziologie geschrieben. Und sie hat Bücher wie Gender Works, Gender Mainstreaming in der Personalentwicklung. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftliche Geschichten sind. Ah, hier aber Blätter für die neue juristische Wochenschrift und deutsche und internationale Politik. Naja, also sie hat schon Sachen veröffentlicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das in ihrem... Aber nicht unter ihrer Professur. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Laut Harkanisch und Science-Files. Der Lehrstuhl Öffentliches Recht und Geschlechterstudien ist extra für sie geschaffen worden. Und um die Gründung des Gender-Kompetenzzentrums vorzubereiten. Und dann war sie von 2003 bis 2010 Leiterin des Gender-Kompetenzzentrum. Genau, und zu diesem Kompetenzzentrum hat man irgendwie nur so sehr wenig Sachen, die irgendwie nach was aussehen. Aber sie hat sehr viele Beratungsstunden fürs Familienministerium, wo sie irgendeinen Betrag von 3 oder 4 Millionen Euro erhalten hat. Ich packe den Artikel von Science Files und Hartmut Danisch nachher noch in die Beschreibung. Ich bin darauf angewiesen, angestoßen zu werden, etwas zu überdenken, informiert zu werden, die Unterscheidung mitzukriegen zwischen News und Fake News, Stoff zu bekommen, über den ich nachdenken kann, der mich informiert, der mir einen Blick auf die Welt gibt, um dann verantwortlich in meiner Rolle. Genau, liebe Frauen in den Medien, die nur über Frauen in den Medien reden, auf dem Twitter-Account, ich nur Selbstbeschäftigung finde, nur Frauenkram, informiert mal die Richterin, damit die auch Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Weil ohne euch geht das nicht. Entscheiden zu können. Aber ich brauche sie ganz dringend. Auch deswegen hätte die Hymne und die Fortsetzung der Hymne jetzt sehr nahe gelegen. Und manche von Ihnen wissen das. Ich jetzt in der Position als Richterin brauche sie in einer bestimmten sozusagen Spiegelung und in einem Informationsbedürfnis. Früher, so als junge, radikale Feministin, brauchte ich sie noch viel mehr. Und da sind einige im Raum, die mir damals eine Stimme gegeben haben. Voice. Wo ich dann mal ins SFB-Studio gehen durfte, um da live zu sprechen. Voice. Ja. Voice, eine Stimme. Voice. Ja, ja, das Voice. Ist jetzt gerade ein bisschen untergegangen. Das, was ihr die Voice gegeben hat, ist, dass sie sich in den Medien äußern durfte. Ja, klar. Ne? Dafür ist das Netzwerk ja da. Ne? Ja. Und das war wichtig. Und der eine Teil ist, ich wäre, glaube ich, nicht Verfassungsrichterin, wenn nicht einige von Ihnen gesagt hätten, oh, na ja, vielleicht ist es nicht völliger Blödsinn, was die da erzählt. Und uns eine Plattform gegeben hätten. Auch das ist etwas, wofür ich mich bedanken wollen würde und wo ich Sie ermutigen würde, damit weiterzumachen. Das ist... Ihr habt für mich Lobbyarbeit gemacht. Ich ermutige euch, damit weiterzumachen. Weitermachen, ja? Also... Oh Gott. Ich finde es halt auch toll, dass der ganze Vortrag nur daraus besteht. Nur aus, hey, ihr habt mich gepusht. Das war echt toll, dass ihr mich gepusht habt. Ihr habt mich so gut gepusht. Ja, und natürlich Gleichberechtigung ist, wenn Frau, ich als radikale Feministin, danke, dass ich bei euch was schreiben durfte. Unverzichtbar, dass Sie Räume eröffnen für diese jungen, radikal Denkenden, Infragestellenden und so weiter und so fort. Aber die Hymne soll nicht sein. Die Sorgen. Die Dinge driften auseinander, die Dinge drohen zu scheitern. Junge, meint sie denn da? Da meint sie doch auch wieder nur eine Richtung. Ja. Das ist so traurig. Die möchte Verfassungsrichterin sein. Ja. Oh Mann. Genau. Ja, das, was sie meinen mit radikal, ist halt eben so, es ist ja normalerweise alles das Patriarchat, aber jetzt gibt es die Radikaldenkenden und die stellen das endlich mal in Frage. Dann. Was genau driftet da auseinander? Was exakt ist es, was da scheitert? Die Verhältnisse in den Medien? Sind es die, die Sie eigentlich bewegt haben, die Frage nach Gleichberechtigung und Pressefreiheit zu stellen? Die verfügbaren Zahlen sagen ja nach wie vor, von Ihnen gibt es etwa 40% aller hauptberuflichen Journalisten und Journalistinnen in Deutschland, also das ist der Gesamtfrauenanteil. 95% der Chefredaktionen von 100 Regionalzeitungen mit eigenem Mantelteil sind Männer, das wissen Sie auch. Die neuesten Zahlen der ARD sind da viel netter, aber sie weisen auch Führungspositionen 1 bis 3 und nicht nur 1 aus. Verhältnis ist 70 zu 30. Im Printbereich schwankt er zwischen 85 zu 15. Die erste Zahl ist die Zahl, die tatsächlich den Männeranteil benennt. 85 zu 15 bei der FAZ bis 60 zu 40 bei der Zeit. Viel erreicht. Also ich will ja nicht zu kritisch sein. Wer von den Kackvögeln möchte denn bei einer Regionalzeitung mit eigenem Mantelteil arbeiten? Alle. Man verdient da heute nichts mehr. Also es ist kein Job, um den sich die Leute reißen würden. Ich habe einen Freund, der in der Rhein-Main-Region für so ein Blatt arbeitet und das ist halt, also du kriegst nur für das, was du tust, Geld. Ja? Und es müssen halt Sachen rumkommen und es muss genug für alle Kollegen sein. Und wenn du nur ein Freier bist und noch nicht so lange dabei, dann kriegst du halt weniger Jobs und musst sonst wie sehen, wie du über die Runden kommst. Also, ich würde niemandem empfehlen, in den regionalen Journalismus zu gehen. Auch den Ladies nicht. Ja, die werden einfach sofort als Chefredakteur eingestellt. Mhm. Gleichberechtigte Verhältnisse sind das nicht. Dazu kommt, schlichte Präsenz ist nur ein Indikator für das, was uns im Hinblick auf Gleichberechtigung umtreiben muss. Diese schlichte Biopräsenz sagt etwas, aber sie sagt lang nicht alles. Der Europarat hat eine Studie vorgelegt, nach der 70% aller Journalistinnen über Erfahrungen sexueller Belästigung oder Übergriffe berichten und in der 53% Cyberbullying erlebt haben, was gezielt auch die Geschlechtlichkeit oder die sexuelle Identität zum Gegenstand hatte. Das sind keine guten Verhältnisse. Auch das Anlass zur Sorge. Und dazu kommt, dass wir hier nicht nur über eine Ungleichheit reden, sondern, wir sagen ja die Gender Studies mit der Aufmerksamkeit für Mehrdimensionalität oder Intersektionalität in den, ich nehme mal die ARD, bei der... Ja, merkt es jetzt, dass die Frau eine Postmodernistin ist, Intersektionalität, also so das volle Brimborium von wegen, ja, guckt euch noch die Hautfarbe an, neue Rassenlehre halt. Warum stellt sie da auch jetzt bei den Zahlen nicht die Männer gegenüber? Wie viele Männer schon irgendwie im Internet für ihre Artikel Wichser genannt worden sind oder was weiß ich? Ja, wahrscheinlich werden die nicht cyber gegroomt. Also dann schickt keiner irgendwie eine E-Mail und sagt, du bist aber hübsch oder so. Oder lass mal einen Kaffee trinken oder was auch immer das bedeuten soll. Der ARD alle so etwa um die 50 Jahre alt sind. Das ist nicht sehr divers. Unter 6% der hauptberuflich tätigen Journalisten sind schwerbehindert. Das ist doch eine ganz natürliche Entwicklung, Frau Bär. Man steigt im Laufe eines Arbeitslebens auf. Und ich möchte auch keine 20-Jährigen, die Millionenetats verwalten. Danke. 6%. Das ist jetzt vielfaltsmäßig auch noch nicht so. Und 2008 jetzt insgesamt in der Zahl von 160.000 hauptberuflich tätigen Journalisten, Journalistinnen 200 Migrationshintergrund hatten. Das ist ernüchternd wenig. So dass man auch da sagen kann, ja, ja, viel erreicht und toll, feiern Sie 30 Jahre, super. Aber das reicht nicht. Und das ist alles Anlass zur Sorge, weil wie bei der Justiz... Das reicht nicht, entscheidet Frau Susanne Bär. Genau. Und es werden jetzt auf den Dörfern Migranten aufgegriffen und in Redaktionen gebracht, wo sie dann zu arbeiten haben. Ganz dessen, was Sie tun und was ich tue, davon abhängt, ob sich Leute gesehen fühlen, ob wir was spiegeln, ob wir was repräsentieren können und ob wir eine Multiperspektivität in unsere Arbeit einbringen können, die auch erfahrungsbedingt ist. Und deswegen braucht es das. Also keine so guten Zustände, Anlass zur Sorge. Der Clou ist jetzt, dass man erklären muss, warum das wichtig ist. Und vor 10 Jahren dachte ich ehrlich gesagt, dass ich das nicht mehr erklären muss. Sondern dass wir irgendwie dahin kommen zu sagen, ja, wissen Sie, da fehlen Frauen und da fehlen auch noch ein paar andere und ist doch klar, oder? Aber ich brauche neuerdings wieder sehr... Hier fehlen Schwarze. Also ich habe damals einfach in der Hauptverwaltung in Berlin angerufen und habe gesagt, wir brauchen noch Fremdarbeiter und Frauen hier im VEB. Das war damals ganz einfach. Heute muss ich da durch Ringe springen und das Volk will auch mitbestimmen. Also das hat alles früher besser funktioniert. Ich stelle mir das so vor wie so ein Zug, bei dem dann so der Schaffner dann durchruft zu den Leuten, die den Kessel bedienen, ja, und es dann heißt hier von wegen hier, ich brauche mehr Frauen für den Klassenkampf, mehr Frauen, maximale Energie. Nee, ey. Smarte, sehr kluge, sehr Schlimm. Ich war hier eine Zeit lang ab und an anwesend und abwesend. Und immer wenn die irgendwie was sagen, geht's mir nicht gut. Schlimm. Konsistente Argumente, um zu erklären, dass das Anlass zur Sorge ist übrigens. Und in den Medien wie auch in vielen anderen Bereichen. Warum ist das wichtig? Warum genau braucht es Gleichberechtigung? Die Formel allein genügt nicht mehr. Die Anrufung von Artikel 3 Grundgesetz oder Artikel 21 Grundrechtecharta oder wem auch immer genügt nicht mehr. Wir brauchen sehr smarte, sehr kluge, sehr konsistente Argumente, sehr differenzierten Sprachgebrauch, um da weiterzukommen. In den Medien würde mir einfallen, dass das Qualitätsargument für mich das Zwingende wäre. Die Studie des Europarats unter anderem, aber auch zwei weitere sagen, mein Lieblingsfaktor natürlich, Sportberichterstattung wird zu 90% von Männern und zu 90% über Männer gemacht. Ehrlich gesagt erschreckt mich das. Ja, und wie viele Leute gucken das? Gucken das vielleicht auch 90% Männer? Vor dieser Blick jetzt gerade. Ja, das ist nur, weil das von 90% von Männern zu 90% über Männer gemacht wird, dass 90% Männer das gucken. Meinst du? Oder Frauen würden sich total viel mehr für Fußball interessieren, wenn man die Frauen... Ach nee, Moment. Ja. Genau, wenn man einfach mal durchdiskutiert, wo das Tor steht und Will ich auch nie vergessen, ich hatte meine Kollegin, die hat Frauenfußball gespielt und die hat mir so Sachen erzählt, dass sie dann da irgendwie wen Elfmeter schießen lassen, weil die einen schlechten Tag gehabt hat und so ein Zeug, ne? Dann dachte ich mir nur Das so, ist ja, bestimmt. solange wie das bei euch so läuft, wird Aber das guck dir doch, garantiert. also bitte guck dir doch auch Frauenfußball an. Ja. Nichts gegen die Mädels, aber es sieht aus wie, keine Ahnung, C-Jugend oder so, von der Ja, du musst halt Geschwindigkeit und von der Finesse. dieses Benny Hill-Theme da nebenher laufen lassen, wenn du Frauenfußball guckst. Also, ihr kennt doch Ja, das Benny aber nicht Hill-Theme. nur. Also ich habe irgendwann mal aus Langeweile sowas laufen gehabt von der WM, das eine Spiel mit den Amerikanerinnen und das war ganz unterhaltsam, auf jeden Fall. Ganz unterhaltsam, aber so unterhaltsam, dass man dafür Real gegen Barca stehen lassen würde. Weiß ich Das nicht. ist halt die Frage. Kann sein. Also häufig ist Herrenfußball auch nicht so super. So, Bär hat 2015 hat sie auch das Urteil über den Haufen geworfen, was Hijabs aus den Klassenräumen verbannt hätte. Ich finde ihre Argumentation ist auch total seltsam aufgebaut, so, weil sie sagt halt, es ist von Männern über Männer, ja, und als dürften Frauen von Grund auf nicht rein oder mitmachen. Okay, es gibt ja gar keine Frauen im Fußball oder gar keine Frauen im Stadion. Ja, du kannst auch gar nicht irgendwie selbst irgendwie ein Kommentator werden oder irgendwas kommentieren, so Es gibt gar nicht. ja auch gar keine Bereiche, in denen Dinge speziell für Frauen gemacht werden, die Frauen auch zu großen Prozentzahlen frequentieren, zum Beispiel. Ja, Gibt es gar nicht. ja, es geht halt einfach nur darum, so, man will irgendwie eine Plattform haben oder warum greifen die unbedingt Fußball raus? Ich verstehe das nicht. Nee, Das ist so Sport. Sie hat verwirrend. Sport gesagt. Fußball Sport kam jetzt bei generell. uns, aber. Okay, Sport generell, ja, aber auch da, so nicht zwangsläufig. Also Frauen haben nicht irgendwie eine andere Qualifikation. Vielleicht von der Stimme her sind Männer angenehmer, wenn es um Sport geht. So können eine Als breitere Kommentatoren Palette. meinst du jetzt, ja. Ich sage ja auch schon Ja. seit längerer Zeit, wenn das alles so schlimm ist, dann legt das alles zusammen. Ja, und ich Lass glaube die auch mittlerweile, Frauenmannschaften gegen die Männermannschaften spielen und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. da, Leute, da setze ich mir ja. dann auch den Aluhut auf und sage mittlerweile, dass diese Nummer da bei der, ich glaube, letzten Europameisterschaft oder so, als diese eine Frau da ein Spiel kommentiert hat, so wie sich die Leute dahinter drüber aufgeregt haben, und zwar die Leute aus der Clique da, die irgendwie dann behauptet haben, dass sich alle drüber aufgeregt haben, obwohl es überhaupt gar nicht gestimmt hat. Also jeder, der sich da irgendwie die Facebook-Kommentare dazu angeguckt hat, der hat gesehen, da war praktisch überhaupt nichts los. Ja, natürlich. Es Und geht darum, dass du Drama erstellst und dann über das Fehlen vom Drama ein Drama ja, machst. eben, ja. Ja. Von wegen so, ja, Deswegen. oh, jetzt endlich wird es gut, eine Frau ist da und auch die Männer können es nicht ertragen, bla bla, dieses bescheuerte Narrativ da schon wieder. Ja, weißt du, das Problem ist ja nicht, dass da Frauen kommentieren, sondern dass die Leute, Das die Problem ist, dass eben so überhaupt wer total auf. kommentiert da, Ja, so halt ja. Ja, einfach aber so. ihr kritisiert doch die Bär gerade auch nur, weil sie eine Frau ist und noch eine LSBTQSP-Person Alter, das dazu. könnte von mir aus ein Chihuahua sein, Alter. Die Idee, die Information selbst ist halt einfach lückenhaft, okay? Das kann man halt echt nicht anbieten, Mann. Fürchterlich. Nee, ey. Das, weil ich in den Gender Studies gelernt habe, dass die Verhältnisse viel komplizierter sind als so simpel. Das ist ja langweilig simpel. In der Technikberichterstattung werden 80% aller Berichterstattungen von Männern zu 80% über Männer gemacht. Das finde ich noch langweiliger. In der Politikjournalismus seien 70% der Beiträge von Männern verfasst worden und da schwankt die Quote so ein bisschen, aber im Kern sind unwichtigere Politiker immer noch präsenter als wichtige Politikerinnen. Das finde ich so Ja, genau, grottenlangweilig. bei Angela Merkel ist es vor allem ganz sicher so. Ja, Oh ne? Gott, Dann oder hast bei du. der Schlesig mit ihrer Dauerpräsenz oder Ja, eben, da Naja, wollte ich nämlich auch also. gerade drauf hinaus, dass du dann auf der anderen Seite halt diese ganzen Leute hast, so wie diesen Journalistenbund, die alles abfeiern und diese beschissenen Talking Points in jede Zeitung irgendwie transportieren, dass in jedem verfickten Beitrag nur noch drin steht, wir haben die Istanbul-Konvention unterschrieben, aber noch nicht ratifiziert. Und deswegen müssen wir das Sexualstrafrecht ändern. Und das ist alles, was es darüber zu berichten gibt. Punkt. Ich finde auch ihre Gesprächsart davon ist Dazu möchte ziemlich ich nur kurz langweilig. So. nach internationalem Recht, wenn in wenn es ratifizieren möchte, muss es alle Vorgaben umsetzen, die in einem Papier angesprochen werden. Das heißt, es sei nicht. Bis erst dann kann es ratifiziert werden nach deutschem Recht. Ja, Alter. Ja, das meinten sie ja. Aber es stimmt halt nicht, dass dafür dieses Gesetz notwendig gewesen wäre. Ja. Und außerdem, die scheiß Istanbul-Konvention braucht man auch nicht ratifizieren. Die kann man in die Tonne treten. Also. Das war jetzt aber frauenfeindlich. Ja. Auf jeden Fall ist wohl nichts darüber geschrieben, ne? Was jetzt die Gründe sind, was da jetzt fehlt oder dieses ganze Zeug. Es war immer nur diese beschissenen Talking Points, weil jeder ja, oder, verdammten Zeit. Oder was ist zum Beispiel mit Make-up, okay? Schminke wird oft von so in 90% der Fälle von Frauen für Frauen beworben. Ja, Will jetzt, dass bei Funk ein Magazin rauskommt, was mir erklärt, wie ich mir die Schminke auftragen kann. Ja. Sonst bin ich diskriminiert und das sind Gründe, die wichtig sind. Gleichberechtigung, Gender. Ja. Ich kann mich jetzt auch hinstellen und sagen, dass Pissoire in den Männertoiletten ausschließlich von Männern benutzt werden, dass es diskriminierend ist, ja. So, es ist fürchterlich, ja, weil Frauen müssen auch in Pissoire gehen dürfen, ja, so, ja. Ansonsten ist es Haram. Ja, Alter, Schwachsinn. Weil ich diese Zahl und erschütternd ungleich. Also ein Qualitätsargument, was sich hier gut belegt und so weiter machen lässt. Machen wir uns zu Recht also Sorgen, dann stellt sich natürlich die Frage, was tun in dem Bereich. Jetzt käme wieder die kurze Zwischenhymne. Pro Quote gibt es die Initiative All Male Panels, eine meiner Lieblingsinitiativen in der feministischen Aufmerksamkeitspolitik. Also die Aufforderung ist immer dann, das ist schön. Feministische Aufmerksamkeitspolitik, das ist extrem gut, das Wort. Genau. Passt schon selbst. Sehr schön. Feministische Aufmerksamkeitspolitik ist gut. Zitat Bundesverfassungsrichterin. Nee, ich meine das Wort. Das ist echt wunderbare Wortschöpfung. Genau. Nee, wir wollen nur Aufmerksamkeitspolitik. Ich bin transgender, ich bin weiblich und deswegen wichtig in die Liste von netzpolitik.org, wo man weibliche Podcast-Menschen erwähnt. Leute, das ist eigentlich richtig hart benachteiligend und diskriminierend gegenüber den Leuten, die gar nicht reden können, ja, oder gar nicht irgendwie so denken können, ja. Da, ich finde, die Person da, die ist mir viel zu ableistisch, ja. Die kann irgendwie eine Meinung formulieren, ja. Wir sollten die mal ersetzen. Und eine Quote davon sollte mal von Leuten sein, die so richtig so, keine Ahnung, eine Lobotomie hinter sich haben oder zwei, so. Dann ist gerecht, dann ist fair, dann ist gut. Weil, nee, ey. Ankündigung für eine Tagung, ein Panel oder ähnlich, sehen Sie das bitte posten. Und zwar überall, wenn da zufällig wieder keine qualifizierte Frau um die Ecke kam. Und sich weigern, so wie zwei sehr prominente australische Journalisten, an einem solchen Panel noch mitzuwirken als Mann. Und ihre männlichen Kollegen alle motivieren, das zu tun, um da nicht mehr mitzuwirken. Der Journalistinnenbund, natürlich breiter aufgestellt noch als pro Quote. Good Girls Revolt, alles wunderbar. Also es gibt Gegeninitiativen, aber trotzdem müssen wir uns in dem Bereich Sorgen machen. Das ist Ihnen alles bekannt. Good Girls Revolt, alles wunderbar. Es gibt Gegeninitiativen, deswegen müssen wir uns Sorgen machen. Trotzdem müssen wir uns Sorgen machen, weil wir noch nicht die totale Macht haben. Es gibt immer noch. Also wir sollten Männer auf jeden gefragt, Fall ja. Journalisten dazu auffordern, mit Boykottmethoden unliebsame Veranstalter von Panels so unter Druck zu setzen, dass sie unseren Wünschen entsprechen. Hört ja, sich an. Gut an. Ist ja eine schöne Konferenz, die ihr da habt. Wäre doch schade, wenn da was passieren würde. Man merkt halt einfach echt, dass das Ziel von denen es nicht ist, irgendwas zu erreichen, sondern einfach ganz viele Versuche zu starten, was zu erreichen und nie irgendwie was zu Ende zu führen, ja. Eigentlich brauchen die nur einzige Initiative, die brauchen nicht irgendwie zig davon. Warum müssen die da jetzt einfach was machen? Intersektionalität, du brauchst alles. Aber was heißt nicht zu Ende zu führen? Scheiße, Mann, die Frau sitzt im Bundesverfassungsgericht und ist ein feministisches U-Boot. Ja. Jeder, der mir dann erzählt, in Deutschland mit SJWs, also alles nicht gibt's so schlimm. Problem. Ja, da, guck dir das an. Bundesverfassungsgericht. Willst du nicht noch tiefer in den Staat reingehen soll, was denn bitte dann? Denn wie das? Also sorry. Das ist, ja. Du hast da ein Gender-Gebrabbel von jemandem, der im Bundesverfassungsgericht war. Der meint, ich war früher radikal-feministisch und jetzt bin ich hier Bundes... Reality-Check, weißt du? Aber, genau das meine ich ja. Die hätten doch schon längst irgendwie eine Revolution starten können und einen Staatscoup machen, aber das wollen die ja nicht. Die wollen meckern, okay? Die wollen rumheulen. Nee, können sie nicht, weil wir ja immer noch eine Demokratie sind, aber ja, es wird halt alles... Das ist so fürchterlich. Es wird halt zementiert, ne? Deren Einfluss. Ja, aber das ist so ein. So, weißt du, wie oft musst du wiederholen, dass Feminismus gut ist, bis du eigentlich eine Sekte hast und einen Gebetskreis gerade durchführst, weißt du? So lächerlich, Alter. Was ist, wenn jetzt einfach jemand im Raum aufsteht und sagt, ich widerspreche? Was ist, wenn jemand aufsteht und sagt, nein? Dann geht's so, raus aus dem Journalistinnenbund. Ja, ne? Geil. Super. Erfassen natürlich auch nicht nur die Medien, sondern auch den Bereich der Erwerbsarbeit, wo die Sorgearbeit nach wie vor die unterbelichtete Kategorie und die nicht gewertschätzte Arbeit ist, wo Machtpositionen und Prekariat zutiefst geschlechtsspezifisch verteilt sind, wo anhaltende, teils sich verschärfende Ungleichheiten regelmäßig eben mehrdimensional weiter Gesellschaften prägen. Und jetzt kommt dazu und obendrauf, dass es auch im Gebälk ist. Eben nicht nur in der einzelsegmentierten Bereichsbetrachtung von Gesellschaft, sondern auch im großen Ganzen. Sie hatten das erwähnt. Die EU, und ich nenne nur die Sorgen, die mich primär dann umtreiben, Ungarn und Polen, was nicht mehr woanders ist, sondern Teil von uns, Ungarn und Polen, aber auch die Debatten, die dem Brexit vorausgingen, wo unter anderem eine der Kernrhetoriken neben der rassistisch-ausländerfeindlichen Linie war, dass man nicht von Judges regiert werden wolle, die als nicht legitimierte Akteure einfach so Entscheidungen fällten, die eine Zumutung seien. Eine der Entscheidungen europäischer Gerichte, und da wurde sehr oft der Gerichtshof in Straßburg mit dem in Luxemburg verwechselt, das ist vielleicht auch sehr anspruchsvolles Wissen, aber war trotzdem ein bisschen dramatisch. Eine der Entscheidungen, die dort besonders ärgerlich schien, war die Entscheidung, die Großbritannien, so wie die Russen übrigens, dazu zwingen würde, Menschen in Haft das Wahlrecht zu geben. Menschen in Haft das Wahlrecht zu geben. Wo genau liegt da die Zumutung? Und was verletzt da nationale Identität? Und was unterscheidet... Ja, die Zumutung liegt darin, dass sie das halt anders möchten. Und eigentlich sich wahrscheinlich also, auch demokratisch ja. darauf geeinigt haben, dass das so ist. Ja. Und dann wird okay, das halt geil beschrieben. Ne? Also. Ja klar, das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ne? Das sieht man ja immer wieder, zum Beispiel in Amerika mit der Ehe für alle, bei dem war das ja so, dass es eigentlich eingeführt wurde von der Politik, von den Repräsentanten in Kalifornien zum Beispiel. Und dann gab es ein Referendum, was die Mormonen aus Utah in Kalifornien angeregt haben und Leute, die dann mehrheitlich für Obama gestimmt haben, haben dann dagegen gestimmt und also haben dafür gestimmt für das Referendum und dagegen gegen Ehegleichstellung und dann kam ein Gericht und hat das quasi wieder gekippt, das Referendum dann. Also im Prinzip, wenn man da jetzt auf dem progressiven Kurs ist und sagt so, ich finde das gut, dann waren die Leute, die gewählt haben, eigentlich die Dummen, so das, was das Volk wollte. Ja, aber vor allem, ihre Aussage davon, dass man Leuten im Gefängnis ein Wahlrecht geben sollte und so, und das wäre doch voll cool, denke ich mir so, ja, aber wenn jemand was gemacht hat und dann gegen was verstoßen hat und dann sich verschuldet hat vor dem Staat so und dann ja in ein Gefängnis kommt, dann sollte das auch irgendwie merkbar sein. Nee, so. Das kommt aber darauf an, worum es geht. Und in Amerika ist es zum Beispiel in manchen Bundesstaaten so, dass du halt für jeden Kram irgendwie dann Wahlrecht dann da verlieren kannst und das ja, Florida war das doch ganz viel, da, wo du, was weiß ich, also da war das bei der George Bush-Wahl, war es ganz extrem, glaube ich. Da war Jeb Bush gerade Gouverneur und der hat das dann noch ausgeweitet, dass das Wahlrecht eingeschränkt wurde. Ja, das versuchen die alle naselang da in Amerika, in den Südstaaten und so. Ja. Also das sehe ich auch relativ kritisch. Also klar, wenn es irgendjemand irgendwie eine lebenslange Haftstrafe oder so hat, dann weiß ich jetzt nicht, ob der jetzt unbedingt wählen muss, aber auf der anderen Seite, wie viele Leute betrifft das schon? Selbst wenn die dann alle irgendwie die gleiche, die Lasst alle frei Partei wählen würden, dann würden deswegen halt auch nicht alle freigelassen. Also von daher. Ist das jetzt gut, aber in den USA, wer dann weiß, die haben ja 1% der Bevölkerung hockt im Gefängnis und man sagt ja oft, dass eine Wahl oftmals nicht von den Blöcken selber entschieden wird, sondern so von 1-2%, die noch in eine oder die andere Richtung kippen. Und dann wäre so die Gefängnispopulation schon auf jeden Fall sehr interessant. Was ja, das ist aber nicht äquivalent. Also diese Regelung, dass du dein Wahlrecht verlierst, die gilt nicht in allen Bundesstaaten. Eine Debatte in England, in Großbritannien, von einer mittlerweile ziemlich offenkundigen Renitenz in Russland, solche Entscheidungen überhaupt nicht mehr ernsthaft zu akzeptieren. Das beunruhigt mich. Dass wir bei Dingen, die ich als Basics, da geht es noch nicht mal um Geschlecht, so komplizierte Dinge, da geht es auch nicht um Sozialpolitik, so komplizierte Dinge und um angebliche Gewissensfragen, so komplizierte Dinge, da geht es um was ganz gradlinig klassisches Rechtsstaatliches. Dass Menschen, die in Haft sind, ihre Menschenwürde nicht verlieren, sondern weiterdenkende Personen und Bürger mit einer Resozialisationschance und natürlich wählen konnten. Das war der Aufreger. Das beunruhigt mich. Weil ja, das ist Ihre Meinung, das ist auch meine Meinung, aber ja. Der Unterschied ist halt eben, das Problem ist halt eben der Unterschied zwischen dem, was die einen wollen und was dann irgendein Gericht dann halt eben verfügt. Ne? Also. Und ja, keine Ahnung, ich habe auch vor allen Dingen das Gefühl, dass diese komischen Gerichte, also wir halten uns da ja irgendwie dran an irgendwelchen Kram, den irgendwelche Gerichte da sagen, aber ja, irgendwelche homosexuellen Gesetze in Russland hat meines Wissens nach noch kein Gericht irgendwie gekippt. Bekommen. Und auch keinen Europarat, wo Russland ja auch mit dabei ist. Aber wenn wir solche Papiere auf den Tisch kriegen, dann heißt es immer, jetzt müssen wir handeln. Wenn wir in Zeiten leben, wo das ein Grund ist, mit ein Grund ist, der populistisch zieht, um eine EU zu verlassen, dann leben wir unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Das größere Europa des Europarats hat insofern auch ein Problem. Die Türkei, das ist auch nicht ganz woanders. Die gehören mit uns zusammen zum Europarat, zur NATO, zu den Vereinten Nationen etc. pp. Russland hatte ich erwähnt. In der NATO schwierige Entwicklungen auf anderen Ebenen. In den Vereinten Nationen seit langem erhebliche Herausforderungen. Irgendetwas, was ich als den Konsens nach 1945 begriff, nämlich Menschenrechtsbasics noch wirklich durchzusetzen. Eine seit langem bekannte Koalition zwischen Vatikanstaat und sehr, sehr vielen arabischen Staaten, stark muslimisch geprägten Staaten, aber nicht allein durch Mehrheiten des Islam, sondern durch eine ganz bestimmte ideologische Positionierung des Islam, die bekämpft haben und bekämpft haben und bekämpft haben und relativiert haben, was man dachte erreicht zu haben in den 80er Jahren. Nämlich, dass es Menschenrechte gibt, die zu den Basics gehören, auf die wir uns verständigen und der Rest wird diskutiert, aber nicht mehr das. Das wird wieder diskutiert. Das ist nicht ganz neu. Aber, damit will ich andeuten, EU, Europarat, UN, es knirscht überall im größeren Gebälk. Und das sind eben nicht nur Einzelfragen, die da umstritten sind, sondern Strukturfragen, auf die wir Antworten brauchen, Basics, die da in Frage stellen. Wenn Sie den noch Teil einmal der Basics, Basics die mich sagen, da beunruhigen, das macht es hoffentlich. Ah, da hat sie es getan. Sie hat schon Basics gesagt, ja. Ja. Ja. Das ist doch, also, was interessiert, ganz ehrlich, warum redet sie da ständig über die Zustände in islamischen Ländern, im Vatikanstaat, in Russland? Warum redet sie nicht über das, was hier passiert? Weil hier, das wäre dann zu positiv, da könnte man halt nicht rumweinen. Ja, ich denke mal, sie wünscht sich wahrscheinlich, dass es in diesen Ländern halt auch so läuft. Also, dass sie da auch so eine Susanne Bär halt hinsetzt, die dann halt sagt so, ja, ich entscheide jetzt so und so. Die Basics. Die Sachen, die nicht, die wir nicht, wo wir nicht drüber reden brauchen. Ist das eigentlich eine Deutsche oder nicht? Weil die spricht, also die könnte eigentlich den Vortrag auf Englisch halten und das wäre ein bisschen natürlich. Ja, ich glaube, das ist so Standard progressives. Ich bin ein Weltbürger, ich sage jedes dritte Wort auf Englisch. Geboren in Saarbrücken. Okay. Saarbrücken. Angelsächsischer geht's nicht mehr. Deutlich, der Teil ist der rechtsstaatliche Teil. Weil der Unterschied zwischen ich meckere und ich habe einen Rechtsanspruch, den ich durchsetzen kann, so fundamental ist. Und was hier in Rede steht, ist nicht eine politische Debatte über, wie hätten wir es denn gerne und unsere Vision und so weiter. Die soll und muss man haben. Sondern was hier in Rede steht, ist die Grundlage der Verabredung, die eben nach 1945 weltweit lautete. Eleanor Roosevelt mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die europäischen Verfassungsstaaten, dann eben ganz fulminant die Europäische Union nochmal in der Grundrechtecharta bekräftigt, wir verabreden, dass bestimmte Dinge unhintergehbar stehen. Dass die demokratischen Verfassungsstaaten gleichberechtigt dem Frieden der Welt dienend die Menschenwürde achten und darum die unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte als eigenes anerkennen und als unhintergehbar setzen. Das ist fast. Ja, und da haben sie das aufgeschrieben und seitdem läuft das alles in die Richtung und erst jetzt, wo die bösen Rechtspopulisten kommen, da gibt es plötzlich Probleme oder was? Ja, aber da wollte ich ja gerade sagen, ne? Ich habe gerade realisiert, die redet so viel von Demokratie und den Basics und so und dann denke ich mir so, weißt du was, dann bist du doch eigentlich gegen NetzDG, oder? Nee, von Demokratie redet die eigentlich überhaupt nicht. Also, nee, die redet von den Basics der Demokratie, von dem, worauf wir uns sogar einigen. Nee, also Demokratie habe ich da nur nicht gehört. Habt ihr Demokratie gehört? Ich habe nur gehört von wegen so, ja, hier gibt es die Basics, über die brauchen wir uns überhaupt nicht unterhalten. Und, ja, aber ich habe gerade irgendwie kurz gehört, irgendwie in einem demokratischen Land oder so, sowas. Keine Ahnung. Rechtsstaat, hat sie gesagt. Rechtsstaat, genau, ja, okay. Ja, dann müsste sie ja dann trotzdem halt irgendwie gegen NetzDG sein, ne? Weil Zensur, weil voll Kacke und so, weil gegen die Basics. Das wäre aber wirklich interessant, wie sie zum NetzDG stehen. Ja, vielleicht werden wir es ja noch erfahren, wenn die einzige Möglichkeit, den Kram wegzukriegen, ist, dass es in Karlsruhe landet. Fast der O-Ton der Präambel des deutschen Grundgesetzes. Ich hätte den EU-Vertrag zitieren können, ich hätte die Grundrechtecharta zitieren können, ich hätte die ganzen vielen nationalen Verfassungen zitieren können, die nach 1945 gemacht worden sind. Und die stehen ein Stück weit, sagen wir mal, unter Druck. Oder, um Simone Weil zu zitieren, das ist ja mehr als angemessen, die immer gesagt hat, die zwei Pfeiler, auf denen Europa ruht, sind Erinnerung und Demokratie. Und dann betont er, dass zur Demokratie die Menschenrechte gehören, die sie am liebsten in einer europäischen Verfassung verankert gesehen hätte, die Menschenrechte gehören, weil es etwas geben muss, was dem politischen Gezänk entzogen wird. Weil es etwas geben muss, was wir als Basics betrachten, wo man über den Rest dann streiten darf. Aber über das nicht mehr. Politisches Gezänk? Meint sie gerade den Meinungsbildungsprozess? Ja, genau, ja. Ja. Okay. Ja, also insofern passt das halt ganz prima hier heute rein, unser Keine-Meinung-Ding. Weil das ist genau dieses Teil, dass sich die Leute hinstellen können und sagen können, wie, du hast was gegen diesen Kram, den wir hier gerade irgendwie planen, keine Ahnung, Kampf gegen Stereotype oder so. Aber nein, wir in unseren Basics steht drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und deswegen unterhalten wir uns da jetzt nicht drüber und machen jetzt Kampf gegen Stereotype und Kampf gegen sexistische Werbung und so weiter und so fort. Aber das sind die Basics. Und deswegen kriegst du jetzt hier die 50-50 Frauenquote in deinem Magazin und lauter Leute vom Journalistinnenbund, die alle nur noch über Mansplaining und Manspreading berichten. Weil das sind die Basics und darüber brauchen wir überhaupt gar nicht reden. Das sind einfach die Basics. Da hast du einen Rechtsanspruch. Wenn du nicht irgendwie. Und dann steuern wir auf Schweden zu. Dann werden wir genauso wie Schweden, wo du auf dem Gebiet von der Größe von Baden-Württemberg mit der Bevölkerung zweimal im Monat eine Handgranate am Hochgehen hast, aber alle sagen, wunderbar, wir brauchen mehr Migranten. Ja, das sind halt die Basics, so wenn man in einer großen Stadt lebt, ne? Ja gut, das genau. Thema würde ich da, also so wird es wahrscheinlich auch laufen, ne? Also so nach dem Motto, wie, was, Obergrenzen? Also nee, darüber brauchen wir gar nicht reden, weil die Basics sind, ne, hier, das braucht im politischen Gezank, hier braucht es gar nicht auftauchen, weil hier, die Basics, ne? Ja, also wenn sie halt schwimmt, ist sie eine Hexe, wenn sie untergeht, ist sie keine. Ja. Weißt du so, das sind halt die Basics, da weißt du auch Bescheid, muss man nicht drüber diskutieren. Ja genau, Gleichberechtigung halt. Gleichberechtigung. Und Künast meinte ja beim NetzDG auch schon, dass die Bundesrichter, Verfassungsrichter, die im Notfall für Meinungsfreiheit sich entscheiden, dass deren Gesinnung mal wirklich mal abklopfen sollte. Also, ja. Ja, auf jeden Fall hat sie ja von politischer Korrektheit geredet und das ist halt auch das Ding und von Menschenwürde. Das ist ja auch so ein Begriff, den ich halt nicht so wunderbar finde, wie Frau Bär vielleicht. Weil ich meine, im Endeffekt muss man da ja dann auch wieder sagen, ja, was bedeutet denn das jetzt? Wir schützen die Menschenwürde. Und so Leute wie Sie oder wie Frau Künast würden dann halt sagen so, ja, da hat einer was gesagt und es gefällt irgendwie nicht, offended, triggert die Menschenwürde. Das sind die Basics. Mein Eindruck ist, aber solange es die Basics sind, ist ja okay. Ja, es ist Visual Basic, aber nicht C++. zu den Basics gehörte, das steht unter Druck. Die Basics, und das, Alter, macht mir die größten Sorgen. Jenseits der Gleichstellungssorgen, der sonstigen Sorgen, all dieser Sorgen. So, und jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, was genau gehört denn bei Gleichberechtigung zu den Basics und was ist denn verhandelbar? Wenn ich jetzt das Plädoyer dafür halte, sich zurückzuerinnern, worauf wir uns nach 45 geeinigt haben. Wir heißt jetzt das größere Europa, ein großer Teil der nicht nur westlichen Welt. Und sage, es muss etwas geben, was unhintergehbar ist, was unter anderem ich als Verfassungsrichterin, dafür habe ich meinen Eid geleitet, als Gehalt der Verfassung verteidigen würde. Aber es muss gleichzeitig etwas geben, was die Demokratie ausmacht, was politisch verhandelbar ist, wo es Präferenzen geben darf und auch Unterschiede und auch Streit geben muss. Was ist das bei der Gleichberechtigung? Und da liegt ein ernsthaftes Problem. Und ich kann Ihnen keine Antwort auf diese Frage liefern, sondern ich will auf das Problem hinweisen. Das ist ein Problem, würde ich sagen. Das ist sogar ein großes Problem. Weil wenn wir jetzt diese Basics schaffen und diesen ganzen Kram, über den nicht geredet werden darf, und dann können wir es nicht beantworten, dann ja. Ich glaube, dass wir alle in unseren unterschiedlichen Rollen dazu aufgerufen sind, dieses Problem sehr offensiv anzugehen. Und zu unterscheiden zwischen dem, wo wir keinen Spaß mehr verstehen, wo es nicht mehr just a stupid joke ist, und dem, wo es aufhört, lustig zu sein. Ja, und die Aufgabe dessen ist die Aufgabe von JournalistInnen. Aber Moment mal, wir unterscheiden jetzt zwischen zwei Sachen. Einmal das, wo es keinen Spaß mehr gibt, und das, was nicht mehr lustig ist. Ja, genau. So sieht's aus. Im Endeffekt ist das so. Sie ruft ja auch die Leute dazu auf, sich alle in ihrem eigenen Hirn jetzt zu überlegen, was jetzt die Sachen sind, irgendwie, die Basics sind. Obwohl man da nicht mehr drüber reden Basics, darf. Alter. Ja. Wo es wirklich um die Grundlage geht. Das ist kein Spaß. Und das ist beim Thema Lachen. Gleichberechtigung, finde ich persönlich, gar nicht so leicht. Ach was. Und ja, es läge jetzt nahe, über den gestrigen Tag und die Abstimmung im Deutschen Bundestag zu reden und sich die Frage zu stellen, war das eine individuell moralische Gewissensentscheidung, die da zu fällen war? Oder war das eine basale Menschenrechtsfrage, die da zu klären war? Das macht einen Unterschied. Da ich vermutlich über diese Frage nochmal nachdenken muss, sage ich dazu nichts. Bei der Gleichberechtigung aber haben wir die für die Medienwelt mit ein paar Zahlen unterlegten Verhältnisse und die Verhältnisse in anderen Teilen, die Sie kennen. Wir haben den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, wo es nach wie vor langweilig heißt. Ja, genau, den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, an dem Anne Witzorek mitgeschrieben hat. Frauen arbeiten mehr, verdienen weniger, leiden unter Altersarmut. Wir haben den OECD-Bericht im Vergleich, der sagt, Deutschland ist erschreckend patriarchal und es hat sich leider doch sehr wenig geändert. Geil, oder? Moment mal, gehört das Abschaffung des Patriarchats auch zu den Basics, oder ja, was? Auf jeden Fall, Basics. Natürlich, für die Gleichberechtigung, das sind Basics. Nee, also, und ich, jetzt habe ich einen Faden verloren, aber ja, ich gehe noch mal kurz eine Sekunde zurück, was hatte sie eben noch gemeint? Chris, du musst dich einfach auf die Basics machen. Da ich vermutlich über diese Frage noch mal nachdenken muss, sage ich dazu nichts. Bei der Gleichberechtigung aber haben wir die für die Medienwelt mit ein paar Zahlen unterlegten Verhältnisse und die Verhältnisse in anderen Teilen, die Sie kennen. Wir haben den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, wo es nach wie vor langweilig heißt, Frauen arbeiten mehr, verdienen weniger, leiden unter Altersarmut. Wir haben ja genau, jetzt weiß ich wieder, Frauen arbeiten mehr, ja, arbeiten mehr für sich selbst und ihre Familie. Das ist ja gerade das Ding, was dieses Teil aussagt. Und das ist ja auch der Grund, ne, also diese entfremdete Arbeit, von der ja auch diese ganzen Marxisten alle reden, die ist halt bei Frauen weniger. Und dementsprechend wird die Arbeit nicht ausgenutzt, kapitalmäßig, und dementsprechend regnet es weniger Geld. Ne? Also. Aber das ist ja dann auch wieder alles verkehrt. Du musst halt aber immer an die Schwasics denken. Die Schwasics? Die Schwasics. Das sind die kleinen Schwestern von den Basics, ja. Wir haben den OECD-Bericht im Vergleich, der sagt, Deutschland ist erschreckend patriarchal und es hat sich leider doch sehr wenig geändert. Der männliche Haupt- oder Primärarbeitnehmer und Alleinverdiener ist nach wie vor der Regelfall. In der Lohngerechtigkeitsfrage steht Deutschland richtig schlecht da. Der männliche Alleinverdiener ist nach wie vor der Regelfall. Ja, aber da gehören ja auch immer zwei dazu, die sich das Leben so einrichten. das geht halt nicht in eure Köpfe. Außerdem weiß ich die, auch nicht, ob da draußen die... sind nicht alle bunt und queer und wollen irgendwie jeden Vögel, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Mich würde ja auch mal interessieren, ob die da überhaupt rechnen, welche Leute da überhaupt in Partnerschaften irgendwie sind. Weil wenn du natürlich irgendwie die ganzen Männer alle nimmst, die alle überhaupt in ihrem Leben nicht heiraten oder für irgendwelche Kinder verantwortlich sind, das sind ja immerhin 60%, ja, dann ist es sowieso so, dass die Hauptanteil der Arbeitnehmer männlich ist. Die Teilzeit- und Elternfalle ist nach wie vor richtig perfekt aufgestellt. Das wissen Sie alles. Die Teilzeit- und Elternfalle, das ist doch echt, das ist... Ja. Grauenhaft. Natürlich sollen Kinder ihre Eltern haben. Und da ist auch Teilzeit mal eine gute Sache und eine Elternfalle. Das bedeutet, ein Kind ist so eine Art giftiger Dorn, auf den man tritt, den ein Feind da vergraben hat. Dann ist das für mich eine Elternfalle. Ja, genau. Der Feind, der den vergraben hat, weil die Falle ist aufgestellt worden, wie sie so schön sagt. Vom Patriarchat natürlich. Was denkt ihr denn? Ja, klar. Aber wir sind die Verschwörungstheoretiker. Weil wir sagen, das, was sie in dem Vorgespräch gesagt haben, dass sie auf dieser Humbug-Soros-Universität da irgendwie unterrichtet. Ich wollte nur meine Elternschaft von dem Sockel nehmen und auf einmal rollt mir so ein riesiger Felsblock hinterher. Ne? Das passiert mir ständig. Ungleiche Verhältnisse. Wir haben auch diesen schärferen Gegenwind, auf den ich eingangs schon einging, der sich an den Grundlagen vergreift, der in Frage stellt, ob wir das überhaupt noch wollen dürfen. Ob da nicht langsam, und ich komme gleich auf die typischen Gegenargumente, da nicht langsam irgendwie genug geschehen ist. Ob es nicht reicht. Ob das nicht ein bisschen 70s ist. Wir können den Hals nicht voll genug bekommen. Und passé. Ob wir nicht wichtigere Themen haben, einer meiner Lieblinge. Oder im Juristischen sehr beliebt, ob die Sachen nicht ein bisschen demokratisch, bürokratisch ausfallen und es deswegen zu mühsam wird. Ich glaube, das war ein freudscher Versprecher gerade. Demokratisch, ob die Sache nicht zu demokratisch ausfallen. Ich glaube, das ist nämlich wirklich das, was ich Sie fragen würde, ob das nicht zu demokratisch ausfällt. Uns wir es deswegen lassen sollen. Sind das Fragen, die dem politischen Verhandeln überlassen werden sollten, wo man sich befugt mit guten Gründen streiten darf? Oder sind das Fragen, wo es eigentlich um Attacken auf die Basics geht und wo uns was genommen wird, wo wir mal irgendwann gesagt haben, als Gesellschaften, sogar als Weltgemeinschaft in den Vereinten Nationen, unter anderem mit der Frauenrechtskonvention, da gibt es kein Vertun. Ja, aber das ist, es gab doch auch schon Gesellschaften, die haben sich auf ganz andere Basics geeinigt. Und bei vielen können wir froh sein, wenn die irgendwann von diesen Basics mal weggekommen sind. Und sich mal überlegt haben, dass es vielleicht nicht gut ist, das Nachbarland zu überfallen oder so, sondern mal was anderes zu machen. Und wenn die ihre Basics nicht hinterfragt hätten, wäre das so wohl nicht gelaufen. Ja, oder dass die Erde das Zentrum des Universums ist oder dass alle Leute an irgendwelche Götter zu glauben haben. Das sind auch so Basics immer noch in Ländern heutzutage. Ja, und das wird einfach nicht diskutiert und da hört der Spaß auch auf. Ne? Genau. Keine Mohammed-Karikaturen bitte. Ja. Ja, also was sie will, ist auch echt so ein merkwürdiger, laizistischer Gottesstaat. Iran ist ja auch ein Land, wo es Demokratie gibt, wo du jemanden wählen kannst. Aber die Basics halt eben, ne? Dass sich Frauen halt zu verhüllen haben und so, die werden halt da nicht demokratisch geregelt. Also ihr klingt mir gerade wirklich echt basic-feindlich, okay? Was ist denn da los, ja? Basically, lieber Opex, bin ich ziemlich basic-feindlich, ja. Ja, also die Basics müssen halt stimmen, ja. Ja. Ich glaube, die Susanne Bärde ist einfach eine Basic-Bitch. Hammer, das sind so Leute, Hammer und Sichel und so Basic. Leute, das sind so Leute, die noch nie was von Overton-Fenster gehört haben und keine Ahnung haben, wie sich Gesellschaften über Zeit verändern und überhaupt nicht wissen, was das heißt. Nicht. Die Basics dürfen sich nicht ändern. Heil Basics. Basics sind ewig. Basics sind... Ja. Das sind einfach die Leute, die... Das sind die Leute, die betreiben Broken Overton Window Economics. Ja, das ist halt einfach so scheiße. Vor allem alles immer als gegeben hinnehmen und sich dann wundern, wenn über Zeit lauter Leute überall um einen herum sind, die ganz andere Ansichten haben. So, weißt du, einfach, du weißt einfach schon, dass Marxismus nicht funktioniert. Alle wissen das um dich herum. Da machst du deine eigene kleine Gruppe auf, wo Leute wie du dann irgendwie Gehör finden bei dir, dass Marxismus funktioniert. Und dann weißt du, ja, hier, Broken Overton Economics, ne? Das ist die Frage, die mich da umtreibt. Das ist auch die Frage, wo ich mir wirklich Sorgen mache. Beispiele. Deutsche Gerichte profilieren sich nach wie vor vielfach damit, und auch die deutsche juristische Ausbildung, wenn man sich die Lehrbücher anguckt, die Frauenförderung für verfassungswidrig zu halten. In den juristischen Lehrbüchern werden da auch nicht sehr viele Sätze zugeschrieben. Dass damit die europäische Rechtsentwicklung, und Frau Redding wird darauf sicherlich noch ausführlicher eingehen, völlig ignoriert wird und Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes nach 1904 und nach 1990 nochmal richtig dolle erkämpft, völlig ignoriert wird, scheint nicht so wahnsinnig doll mehr zu irritieren. Das irritiert aber mich. Und wir haben ein Strafrechts... Also sorry, Alter, das sind so Basics. Ja, Frauenquote passt halt nicht zu einem freien Staat. Wenn 70% Frauen sind, die sich dafür qualifizieren für den Job, sind 70% Frauen, die sich dafür qualifizieren. Wenn du keine 70% Frauen hast, sondern nur 10 oder 12 oder 38, dann sind es 38. Aber dass du die Qualität von der Arbeit daran festmachst, wie viele Penisse und Vaginen dastehen, zeugt von einem kindlich naiven Weltsicht. Alter, ohne Spaß. 50-50 ist gerecht für Kinder. Das war's. Das ist ein ziemliches basices Weltansichtsding, ne? Sehr ja, basic. Basic Weltansicht für Menschen, die keinen totalitären Scheißdreck haben wollen. Meine Fresse, Alter. Das ist über die im Kern gesagt Verfassungsgericht. Da! SJWs, das sind doch alles nur Freaks und Tralala und so. Da! Guckt euch das an! Weißt du, wenn ihr euch über die ganzen SJWs lustig macht und sagt, es ist kein Problem, es sind eh nur Freaks, wird alles in sich zusammenfallen. Guckt euch das an. Aber ja, Kampfbegriffe, das sind alles Kampfbegriffe. Ja, es ist sehr komplex, sehr basic, aber sehr komplex. Weißt du, wir bewegen uns so scheinbar vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation hin zu, weißt du, dem basic marxistischen Reich Deutscher Nation. So, das ist genau. Geil. Das ist so scheiße, Mann. Ich sagte, das sei moralisierendes Moralunternehmertum. Moralunternehmertum. Das sei zu moralistisch. Worum geht es da? Dass man sexuelle Belästigung verbietet. Das ginge doch ein bisschen weit. Ja, und was ist die Definition von sexueller Belästigung? Da haben wir doch wieder das Problem. Ja, und außerdem ist sie schon verboten im Strafrecht. Insofern. Ja. Ich kann nur an den Herrn Macron oder was Trudeau oder Macron, nee, Macron war es, der gesagt hat, er will die Macho-Kultur ausrotten in seinem Land und man darf die Frauen nicht mehr nach Telefonnummern fragen, sonst ist das schon sexuelle Belästigung. Sowas schwebt ihr sicher auch vor. Ja, das sind Basics halt. Ja. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen, dass man sexuelle Belästigung verbietet, geht zu weit. Das ist übrigens eine Form der eher subtilen... Ja, das ist genauso wie dieses Hassverbieten und dieser ganze Kram. Wer definiert denn das dann, wo das anfängt und wo das aufhört? Das muss man ganz klar beschreiben. Ansonsten, ja, dann höre ich hier von Leuten, die wahrscheinlich im Journalistinnenbund sind, wie sie sich über Catcalling und irgendwelche sexistischen Musikstücke und Computerspiele und so ein Kram aufregen, dass das auch alles irgendwie belästigend ist oder so. Harassment, das ist ja die Übersetzung von Belästigung. Und tut mir leid, das geht einfach zu weit. Also sorry. Also. Gewaltverbot, da hatten wir uns auch mal drauf geeinigt, dass es so eine Art Gewaltmonopol des Staates gibt und deswegen private... Ja, und jetzt kommen wir um die Ecke und sagen, Sprache ist Gewalt. Und sagen, wir haben uns drauf geeinigt. Gewalt geht nicht so. Haben wir uns drauf geeinigt, sind die Basics. Ja, und bei Orwell war der große Bruder auch Basics. Es war halt Standard in der Gesellschaft. So. Es ist halt Basics, passt schon. Total der Teleschirm ist in der Basic-Ausstattung ihrer Wohnung enthalten. Der kostet sie nichts extra. Ja, genau. Dein Soma ist Basic. Das ist so, das wird übernommen vom Staat. So. Also, tragisch, Belästigung klingt ja schon so harmlos. Also scheint man da zu weit. Das beunruhigt. Bei der Lohngerechtigkeit haben wir eine Lohngerechtigkeit. Das klingt schon so hart. Jetzt kommt Lohngerechtigkeit. Oh nein. Belästigung klingt aus einem Grund harmlos, weil die jeden Quatsch zur Belästigung erklären. Ja. Belästigung zum Frühstück, Belästigung zum Mittag. Ja. Und sorry, Lohngerechtigkeit ist ein marxistischer Talking Point. Sorry, das ist keine Ahnung. Es ist Lohngerechtigkeit. Du bist so viel wert, wie man dir zahlt. Punkt. Freier Markt. Das, nee, das, anders. Ich finde schon, dass auch die untersten Jobs in der Lage sein sollten, jemanden zu ernähren. Und dass das, wie es jetzt ist, kein Zustand ist. Ja, aber die Bezahlung, das ist ja ganz was anderes. Du kannst dich in einer Gewerkschaft organisieren. Kapitalisten mitfinanzieren. Sie redet davon. Ja, man sollte sich in einer. Sie redet von, guck dir die Penis an und dann guck dir die Vaginas an und dann rechnet ihr aus, was die einen verdienen, die anderen. Und das ist dann Gerechtigkeit, wenn es gleich ist. Ja, ist überhaupt ja weißt du, da kann die doch genauso gut irgendwie kleinwüchsigen Journalistenbund machen und dann irgendwie kleinwüchsige Leute verdienen voll weniger, weil die auf jeden Fall, das muss damit sein, dass die kleiner sind. So voll scheiße, ey. Tor kleiner. Ja, ne? Jetzt gesehen, dann würde sie aber gar nicht zum Podest interessantes passen, Argument, wenn es um Menschenrechte geht. Als die Mauer fiel und in den ostro- und zentraleuropäischen Staaten der Rechtsstaat aufgebaut werden musste, gab es eine ernsthafte Diskussion darüber, wie teuer Gerichte sind und ob man die von Anfang an braucht. Das war the cost of the rule of law und das war law and economics applied. Das war für Menschenrechtler natürlich ein echtes Drama. Ja, das ist aber auch in so Staaten, die kaputt sind, ist das aber auch wirklich so, dass man sich über solche Sachen Gedanken machen muss. Also tut mir furchtbar leid. Und das ist ja auch der Grund, warum meistens irgendwie eine Militärregierung die Regierung ist, die da erstmal kommt. Das war ja in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch so. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie erstmal genau überlegt haben, ob sie vollautomatische Klospülungen wirklich überall im ganzen Land als erstes brauchen. Ja, eben. Also Man kann es auch erstmal irgendwie mit einem gesporenen System machen oder so. So, brauche ich Richter, brauche ich automatisch Klospülung. Vor allem musst du halt Richter auch ausbilden. Du kannst ja nicht, wenn du aus einem kommunistischen System kommst, sagen, oh, die ganzen Richter, die wir haben, die bisher Unrecht gesprochen haben. Oh ja, das hat auch mit den Faschorichtern bei uns auch funktioniert nach 1945. Ja, also da hättest du vielleicht ja, das ist, glaube ich, auch in keinem osteuropäischen Land anders gewesen. Du kannst ja keinen Jahrgang Juristen züchten, den du dann brauchst. Ja. Ja, eben. Vor allen Dingen, wenn du erstmal die neuen Gesetze überhaupt mal schreiben musst. Ja. Ja. Und ich meine, die Politiker sind ja auch nicht sofort verschwunden, nachdem die DDR weg war. Auch, denn was die brauchen, ist eine funktionierende Struktur des Rule of Law, weil man sonst keine belastbaren Verträge machen kann. Aber das muss man dann immer erklären. Aber sowas beunruhigt mich mit dem zu bürokratisch. Weiteres Beispiel, Inklusionspolitik. Hat sich die deutsche Bundesregierung auch in den europäischen Debatten über die Richtlinien zum Schutz von Behinderten vor Diskriminierung nicht unbedingt immer hervorgetan, denn aus Deutschland wohlgemerkt, einem durchaus wohlhabenden Staat, hieß es sehr, sehr oft, korrigieren mich, wenn es falsch ist, das sei sehr teuer. Und Inklusionspflichten, also barrierefreies Bauen, nachhaltiges Design, die Umstellung unserer Umwelt auf Menschen, die sehr unterschiedlich sind, das sei zu teuer. Es gibt aber eine Verabredung schon sehr lange, 1994 im Grundgesetz nochmal betont, dass man Behinderte nicht diskriminieren darf. Ja, das gegen ist dann auch manchmal teuer. Aber es ist teuer, weil unsere Normalität davon ausging, dass da alle irgendwie mit können und wir die anderen einfach dachten, na, die sehen wir ja nicht so. Und solche Debatten um das Infragestellen von für mich. Ja, aber ich meine, das wird ja auch gemacht. Also diese, dass man das berücksichtigt, wird ja getan. Und es gibt ja auch keinen, der sagt, nein, wir sind jetzt dagegen, wir machen das gar nicht mehr so. Es gibt ja auch entsprechende Regeln für alle öffentlichen Gebäude etc. pp. Ja. Ich glaube, was sie gerne hätte, wäre, dass man jetzt sofort an jedes Haus rangeht und da ein Loch bricht, damit du eine Rampe hinmachen kannst oder so. Das wäre dann für sie Gerechtigkeit. Ja, oder dass jeder Arbeitgeber irgendwie dazu verpflichtet ist, die Arbeitsstätte voll inklusiv zu haben. Dass quasi jeder, egal wie hinkebeinig oder was weiß ich nicht was, da auch klarkommt. Ja, aber weißt du, die bewegen sich halt immer so auf kleineren und kleineren und kleineren und kleineren und kleineren und kleineren Gruppen zu, weißt du? Das ist so wirklich irgendwie schon gegen unendlich gehen und das ist, beschreibt ziemlich gut, was Marxismus macht, ne? Du erschaffst dir einfach ab einem bestimmten Punkt selbst irgendwelche noch kleineren Gruppen und sagst, du kämpfst jetzt für die und dann ja, hast du ja dir selbst... Auf jeden Fall die neue Variante, also die ursprüngliche Variante denke ich mal eher nicht, aber die neue Variante auf jeden Fall, ja. Ich meine, die Sowjetunion hatte 27 oder 29 Wirtschaftsministerien. Nee, also du meintest ja, ursprünglich wäre das ja nicht so gewesen im Marxismus. Nee, eben nicht. Also im Marxismus war das ja wirklich so gewesen, dass es immer eine Revolution ist, die konstant voranläuft. Das ist so das theoretische Ding, dass da ständig Revolution passiert, dass es nie aufhört, dass da ständig genörgelt und genervt wird, war die Interpretation jetzt von Frankfurter Schule. Aber die war ja auch von Marxisten begründet so. Also das ist schon ein Feld. Da bestimmt wieder welche, die uns in den Kommentaren schreiben werden, warum das nicht so ist. Aber ja, okay, das könnt ihr gerne machen. Ich bin mir auch sicher, dass ich da vielleicht was verdreht habe, aber ich bin sicher, dass jeder, der sich über SJWs Small zerreißt und aber mit Frankfurter Schule nichts anfangen kann, hat geistige Dissonanz. Ja, du hast halt einfach Leute, die ständig ihr Geld damit verdienen, dass sie das Thema schaffen. Das irritiert mich. Gleiche Rechte für Minderheiten, das geht zu weit, es reicht doch jetzt, warum so offensiv, brauchen sie wirklich so viel? Das sind Debatten, die beunruhigen mich da. Und ich glaube, das hat alles überhaupt nichts mit gleichen Rechten zu tun. Also schon alleine, wenn du in deine scheiß Istanbul-Konvention reinguckst, da hast du einen Bereich über Genitalverstümmelung bei Mädchen. Du hast keinen über Genitalverstümmelung bei Jungen. Oder generell über Genitalverstümmelung. Weißt du, warum muss es immer spezifisch auf eine Gruppe bezogen sein? Weißt du, das ist so, ja, ist es gleich, so, dass das, da Leute. Das Gleichheitsargument ist vollkommen falsch, aber es wird von diesen Leuten immer so hingeframed, als wäre das ja das Ding. Als würde man ja nur verlangen, das zu haben, was die ganzen Männer ja alle schon längst haben. Und das ist eine von den Personen, die hier recht sprechen kann in Deutschland, ja. Ja, oder was ist damit, dass es vielleicht irgendwie mal hilfreich wäre, wenn man hingehen würde und sagen würde, weißt du, so das Problem ist ja, dass da zum Beispiel Leute viel einfacher Männer opfern würden bei diesem Trolley-Problem, als wenn es Frauen wären, ja, also dieses Trolley-Problem mit dem, da ist so eine Person, die kannst du runterschmeißen, ne, so, da sind dann Leute eher so dafür, den Kerl runterzuwerfen als die Frau, ja, weil immerhin ist so Frau und so, ne, was ist damit, das ist ja auch Diskriminierung, das ist ja auch so Sexismus. Muss, ne? Aber hey, so, das ist dann ja nicht mehr so schlimm, ne? Das ist dann ja nicht mehr so wichtig, ne? Dass da mehr eher Männer in den Krieg ziehen und da gestorben sind geschichtlich, so. Das ist egal, ist okay. Stellt sich immer wieder die Frage, da sind auch Attacken auf die Basics drin, auf die wir uns mal geeinigt haben. Wir brauchen eine Antwort, Sie brauchen eine Antwort in Ihrer Arbeit und Berichterstattung, ich brauche eine Antwort in der Unterscheidung zwischen verfassungsrechtlichem Zwang und politischer Option. Was ist da zwingend, verpflichtend, basal und was kann politisch diskutiert und auch unterschiedlich entschieden werden? Mir fiel das übrigens durchaus auch auf in der Durchsicht von Medienberichterstattung zum Thema Gleichstellung in den letzten Monaten und Jahren und einigen Studien und auch im Titel dieser Tagung. Frauenrechte. Da denke ich schon lange drüber nach. Ja, genau. Frauenrechte und Männerpflichten, das ist immer das Framing. Wenn Sie Frauenrechte hören, wo fehlen die? Alter, in Israel. Denken, Sie natürlich nicht. Aber viele denken an das Fahrverbot in Saudi-Arabien. Oh ja, es gibt, also das ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Fahrverbot, Alter, die könnte Guardianship-Gesetze nennen, hat es aber nicht gemacht, Alter. Die könnte irgendwas mit Afrika nennen, hat es nicht gemacht, Alter. Fahrverbot. Genitalverstümmelung in der gesamten islamischen Welt, aber nö, Fahrverbot. Nee, in der gesamten ist es nicht. Es gibt auch Länder, wo du, also es sind ja so afrikanische Länder, aber auf jeden Fall, Oder halt, weißt du, dass du dich nicht als Frau einfach, oder dass du dich einfach als Frau nicht alleine bilden darfst oder einfach mal entscheiden darfst, was du trägst, so komplett frei, dass du auch mal nicht voll verschleiert auf der Straße rumlaufen brauchst in manchen Ländern. So, es ist so fürchterlich, ey, das ist so zum Kotzen. Ja, aber schauen wir mal, welche super Probleme sie dem gegenüberstellt. Es externalisiert und damit uns vor Kritik immunisiert. Wir sind nämlich dann die Guten, die schon alles geschafft haben und die haben noch ein Problem und da muss man wirklich was tun. Schwierig. Zum Zweiten ist es ein sehr komplex. Von Gruppismus. Alles also relativ. Fast alle alles Frauen relativ. Homogen in eine Gruppe, was selbstverständlich eine Herausforderung darstellt. Drittens ist es irgendwie die Sondernummer. Schwierig. Ich benutze den Begriff. Mach mal gerade Pause. Das ist, die erinnert mich wirklich an einen Prediger. Ich kann mich daran erinnern, das hat bei uns als ich klein war auf dem Dorf, haben mal irgendwelche Leute am Tor gestanden und haben geklingelt. Meine Mutter wirft einen Blick aus dem Fenster und sagt: Das sind die Zeugen Jehovas. Geh du hin. Dann bin ich hingegangen und es lag schon fast Schnee und ich bin halt schnell nur barfuß über den Hof gelatscht und habe gesagt, was gibt's? Und dann haben die mich ohne Witz, während ich da barfuß mit den Füßen im Schnee stand, eine halbe Stunde lang in ein Gespräch verwickelt. Und der meiste Gesprächsteil von dem Typen bestand aus, es ist schon seltsam, oder? Redet über irgendwelchen Scheiß und dann, es ist schon seltsam. Die Basics. Ja, nee, es ist schon seltsam und dieses, was schon seltsam ist, das beantwortet man mit Gott. Und hier ist es, was man beantwortet mit dem Patriarchat, gegen das man kämpfen muss. Oder mit Basics. Ist ja, schwierig. Warte. Kühlerem Gegenwind. Das, was ich da einzuwenden hätte, wäre, weißt du, so, die greift was auf, was intern halt einfach buchstäblich, historisch, objektiv korrekt ist und relativiert das komplett so richtig weg, okay? So, in der Zeit, wo andere Länder, okay, also historisch gesehen hat jedes Land irgendwie auf kostenlose Arbeit mal was aufgebaut, okay? So jedes Land, okay? Das ging anders gar nicht, okay? Das ist so Sklaverei, meine ich jetzt direkt, okay? In Russland gab es die Leibeigenen, in Amerika gab es die Sklaven dort. Hier gab es bestimmt auch sowas in der Art, weißt du? Leibeigenschaft. Genau, ja. Das war aber in einer ganz anderen, verfickt nochmal, Gesellschaft, okay? Und aber trotzdem war es in jedem Land so. Jetzt hier kommt der Punkt, okay? In der Zeit, in der Leute hier überall noch anderswo auf der Welt Sklaverei durchgehalten hatten, war die westliche Welt mit den westlichen Werten von Menschenrechte und davon, dass es egal ist, so ob du jetzt schwarz bist oder nicht, dass du halt schon Mensch bist und du bekommst gleiches Recht, ne? Das war im Westen der Fall. Also während andere Länder wie in Indien mit diesem scheiß Kastensystem, ne, immer noch durchhalten jetzt gerade, ne, dann ist es hier schon längst weg. Aber nein, nö, das darf man ja nicht mehr sagen. Nö, das ist ja kein riesengroßer Sieg für die Menschenrechte und die Gleichstellung und so voll der Grundstellungsmechanismus. Naja, bei uns berechnet sich deine Kaste halt nach dem Einkommen. Naja, okay, das kann von mir auch besser sein. So, ja, aber du kannst aus der Kaste rauskommen. Als in den letzten Jahren darüber nachdenken müssen, wann wir das sagen, zu wem wir das sagen und was wir damit tun. Weil die Dinge sind nicht mehr akzeptiert und durchsetzbar, wenn sie es denn je waren, sondern werden doch sehr stark in Frage gestellt. Wenn es Berichterstattung gibt, historisch völlig korrekt, die Menschenrechte und die Gleichberechtigung in Frage stellen, treffe ich ständig auf der Straße, die brüllen mir immer ins Gesicht, nee, keine Gleichberechtigung. Also Menschenrechte braucht doch keiner, Alter. Nö, fick dich. Ja, nach ihrer Definition von Gleichberechtigung machen wir das auf jeden Fall. Menschenrechte sind keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Also das ist so lustig. Die sind so Journalistinnen verbunden, ne? brauchen aber was? Sind die jetzt immun gegen Quote? Sind die jetzt immun gegen Quote von Männern in ihrem eigenen Verbund? Ich meine, wenn die doch Quote predigen, dann müssen die doch Quote selbst durchführen. Ja, das müssen ja doch gut, für die so wenn sie es tun. Es ist doch bei ihnen, es sind doch Frauen, OPEX. Ja, nee, also Chris, Frauen nee, ist doch endlich alles erreicht. Chris, das sehe ich nicht ein. Das hat ja nicht mal was mit Frauen zu tun, sondern einfach nur Machtgewinn. Ich bin halt die wären ehrlicher, wenn sie eine Feministinnenquote fördern würden. Ich bin halt einfach auf den Punkt angekommen, wo mein Herz schon schwächer ist als meine Leber, okay? Also es ist einfach unmöglich, ey. Dass es in den 70er Jahren irgendwie andere Forderungen gab, der Frauenbewegung, die radikaler ausfielen und so weiter und so weiter. Und das auch sehr ideologisch war damals. Kann man das im Moment guten Gewissens machen? Oder bedient man damit nicht die sagen, Feminismus per se ist doch 70s und out und ideologisch und verbohrt und partikular? Ich finde das interessant, weil eigentlich, was sie sagt, ist, also ich kann mich daran erinnern, dass so aus der deutschen SJW-Szene mal, habe ich einen Post gesehen, der ging in die Richtung, scheiß auf diese Stammtischparolen mit, man kann man nichts machen und ist halt schwierig und so weiter. Und das ist genau das, was die jetzt macht. Beziehungsweise, was sie macht, ist fast 1:1 der größte Kritikpunkt, den man im ersten Rambo-Film machen kann, wo es ja um den Vietnamkrieg ging und wo dann gesagt wurde, also wo dann der Colonel am Ende immer sagt, ja, es waren halt schwierige Zeiten. So, also wo es dann um die Moral von dem vom Vietnamkrieg geht. Ja, kann man halt nichts machen. Ne? Ja, schwierig, ist alles schwierig. Und genau das macht die im Prinzip. Das finde ich super interessant. Die Männer redet alles, und schreibt und berichtet und filmt und so weiter und so weiter. Tut man sich dann im Moment einen Gefallen? Oder vereinheitlicht man da ein Stück weit, bedient doch Stereotype, perpetuiert ein Problem, was wir eigentlich lösen wollen? Perpetuiert, Alter, mir platzt der Hals. Was da auftaucht in der Kritik, was man damit aber auch wiederholt. Sie kennen diese Diskussion wahrscheinlich sehr viel besser als ich, was Wortpolitiken angeht, weil die Änderung des Pressekodex Sie ja im Hinblick auf die rassistische Stereotypisierung und Essentialisierung auffordert, da nochmal ganz anders als vielleicht früher mit umzugehen. Also Wortpolitik. Schreiben Sie immer, Männer haben irgendwie irgendwas getan, und schreiben Sie nicht die Nationalität dazu. Ja, vor allen Dingen Wortpolitik. Ja, also was für ein Wort schon. Ja. Es gab ja auch ein Unglück in Wittenberg, wo jemand so gehauen worden ist, dass er aus Versehen auf den Kopf gefallen ist und dran gestorben ist. Das ist ein Unglück gewesen. Weißt du, der Witz ist doch, weißt du, wenn hier Feminismus bei uns im Westen überhaupt nichts erreicht haben soll, okay, gehen wir mal davon aus, ne? Dann können wir doch alle Gesetze, die irgendwie so aus dieser Zeit abstammen und irgendwie für diesen Zweck von Gleichberechtigung und so entstanden sind, abschaffen und eher so, dann müsste ja nichts verloren gehen, weißt du, weil nichts erreicht wurde. Wenn nichts erreicht wurde, kannst du was wegnehmen und da ist so, als hättest du nichts weggenommen. Nee, das sagen sie ja im Prinzip nicht, dass nichts erreicht wurde. Sie sagen ja eigentlich ein Nasenlang, es wurde schon viel erreicht, aber immer noch nicht genug. Wir haben immer noch ungleichrechtliche Bezahlungen und bla bla bla bla bla. Alter, nee, also geschärfte Aufmerksamkeit ist meines Erachtens auch in der eigenen Arbeit gefragt. Und das gilt gerade auch in der EU übrigens. Die Rede von ja nicht nur Frauenrechten irgendwo und ideologischen Forderungen, sondern auch von sowas wie dem Bürokratiemonster aus Brüssel, was uns Gleichstellungsregeln aufdrücken würde, die eigentlich aus den USA kommen, aber hier nicht gewollt sind. Das sind so etwa Originalzitate aus der Berichterstattung zur Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, tun niemandem Gefallen. Aktueller Berichterstattung über Sozialtourismus hat mehr oder minder unverhohlen rassistische Untertöne, fast immer. Da haben wir, glaube ich, alle sehr, sehr viel zu tun, das immer wieder aufzudecken und dem entgegenzutreten. Ähnlich, die Luxemburger Richter schlagen zu. Oder Karlsruhe hat mal wieder. Wenn Sie das nächste Mal schreiben wollen, denken Sie auch einmal kurz darüber nach, was das macht für die Wahrnehmung von Rechtsstaatlichkeit und funktionierender Gewaltenverteilung, in der Gerichte bestimmte Aufgaben haben. Und ja, also die Wahrnehmung von Rechtsstaatlichkeit, liebe Frau Bär, wird nicht dadurch geschädigt, dass die Leute irgendwelche Neusprechbegriffe überall benutzen und immer dieselben, dass man es auch merkt, sondern eher durch das, was Sie da vollkommen aus Ihrem eigenen Antrieb heraus hier erzählen. Also. Vieles tun, aber zuschlagen? Honestly. Mögen wir auch gar nicht. Honest. Also da muss immer wieder erklärt und argumentiert werden. Und damit komme ich zum letzten Punkt, Pressefreiheit. Wie hängt das jetzt damit zusammen? Ich habe gesagt, dass das, was Sie tun, zwingend und dringend benötigt wird, um uns zu informieren, zu positionieren, fit zu machen, gerade auch in den Argumenten gegen das Scheitern, gegen die Erosion, gegen die Angriffe auf die Basics. Dafür braucht es Presse und Pressefreiheit. Hashtag gegen die Angriffe auf die Basics. Und die Sorgen um das Gebälk hängen meines Erachtens zwingend miteinander zusammen. Und das sehen wir, ich habe mit Frau Redding gerade im Vorfeld das sozusagen bereits sofort am Wickel gehabt. Das sehen wir unter anderem in den Staaten, wo die Entwicklungen besonders besorgniserregend sind. Aber nochmal, das ist nicht ganz woanders. Das ist auch Teil unseres großen gemeinsamen Ganzen. Nämlich einem Land wie Ungarn, nämlich einem Land wie Polen, nämlich natürlich einem Land wie der Türkei. Was sind die beiden ersten Institutionen, um die es geht, um das große Versprechen nach 45 nicht mehr wahr werden zu lassen? Ungarn, Polen und die Türkei in einem Satz zu nennen, als wären das alles die gleichen Symptome. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, wo ist denn in Polen bitte der Coup gegen die, also gegen alle Ebenen der Gesellschaft, wo ausgemerzt wird? Habe ich in Ungarn jetzt auch noch nichts von gehört. Ja, sorry, aber es ist schon. Haben die in Polen nicht ausländischen Investoren, die Medien betreiben? Wollen die nicht denen die Medienlizenzen entziehen, also alles ausländisch finanzierte Fernsehgedöns verbieten? Sure. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja, die wollen ja, so wollen einiges sie. An Quatsch. Also. Nee, das will ich auch nicht, ob das durch ist. Dass da deutlich merkwürdige Tendenzen bei der Besetzung des Verfassungsgerichtes und so, aber das mit der Türkei zu vergleichen, wo tausende Leute ohne alles ins Gefängnis gewandert sind. Wobei mein Stand war, dass die alten Verfassungsrichter in Polen halt auch noch aus Sowjetzeiten stammen. Wenn ich dann aussage, ja, pff, was war auch. Ja, na gut, so lange jetzt aber auch noch nicht her mit den Sowjetzeiten, insofern. Ja, außerdem war ja in der Berichterstattung unter anderem bei Heise, das hatten wir damals ja auch bei uns am Sonntag, wurde ja darauf hingewiesen, dass es in Deutschland gar nicht so viel anders funktioniert mit der Richterernennung. Und außerdem wurde auch das Beispiel von Frau Susanne Bär genannt. Ne? Also was ich mich frage, ist, das Video neigt sich ja jetzt langsam dem Ende. Wird jetzt dann am Ende zum Schluss hin irgendwie im Raum noch geklatscht für diese traurige Medien? Klar. Und Gerichte. Wenn man den Rechtsschutz aushöhlt, gibt es natürlich auch keine Pressefreiheit mehr und auch keine gesicherte Gleichberechtigung. Und je nach Temperament kann man das irgendwie ernüchternd oder erschütternd oder unerträglich oder ärgerlich finden. Meines Erachtens ist es wichtig, das zu benennen als Fundamentalangriff auf all das, worauf wir uns eben nach 1945 und dann immer wieder nach 1990 geeinigt haben. Die Freiheit der Medien im großen Europa, zu dem eben dann auch die Türkei gehört, aber auch in dem Sinne kleineren EU, zu der die anderen Staaten gehören, ist in Gefahr, ist unter Druck. Und sie kommt mittelbar unter Druck, wenn der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert. Denn ohne den begleitenden Rechtsschutz gibt es, und das ist die einzige Referenz auf den ursprünglichen Titel, das Recht, anders zu denken, anders zu berichten, anders zu informieren, nicht. Insofern ein sehr enger Zusammenhang zwischen Pressefreiheit, dem demokratischen Verfassungsstaat und all dem, was beide für die Gleichberechtigung tun können. Das heißt, dass aus meiner Perspektive es doch deutlich ansteht, dem entgegenzutreten, was wir an unreflektierter Rhetorik in dem Feld haben, was wir an Infragestellung dieser Grundlagen vor uns sehen und da, wo der Rechtsstaat erodiert, zu erkennen, dass damit Basics auch die Medienfreiheit und auch die Gleichberechtigung erodieren. Das ist ein Plädoyer pro domo, ja, ich bin Juristin und Richterin. Aber es ist auch der Versuch, eine Aufmerksamkeit für dieses langweilige, sperrige, formalistisch klingende, irgendwie auch autoritär strukturierte Teilelement dessen zu schärfen, was den demokratischen Verfassungsstaat und die Europäische Union ausmacht. Nämlich funktionierende Rechtsstaatlichkeit als Sicherung dessen, was Gleichberechtigung, Pressefreiheit und die anderen Dinge sind, die uns wirklich etwas wert sind. Ich muss Alter, Krieg ist Frieden, Alter. Scheiße, Mann. Sie müssen das in Ihren Redaktionen oder wo immer Sie gerade tätig sind, jede eben an Ihrem Ort. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Nicht klatschen! Nein, das gibt der Frau ein falsches Gefühl von was wichtig gemacht zu haben. Mann, nein! Also nicht klatschen! Aus deren Sicht hat die alles richtig gemacht. Sie hat gesagt, Gleichberechtigung wird uns alle heilen von allem Übel dieser Welt. Ja, und pusht euch gegenseitig und abonniert mich auf Facebook und so ein Scheiß, Alter. Und schreibt, nee, macht euch Gedanken darüber, was ihr schreibt, denn Wörter haben mehr Macht, als man meinen sollte. Ja, Alter, was will dir eigentlich die Frau da in Weiß gerade? Will die der da irgendwie jetzt Blumen geben oder irgendwie was? Ja. Spiel mal weiter zu Ende ab, so, ich will noch den Rest sehen. Ah, nee, die will einfach jetzt hingehen. Sagen. Vielleicht die nächste Person ansagen oder so. Cool. Alter, das war jetzt einfach eine halbe Stunde einfach eine Predigt, ey. Alter, fürchterlich. Alter. Hat mich an die Republika-Nummer von der Emke erinnert. Boah, ey, nee, Alter. Wenn Joseph Peterson jetzt einfach auf die Bühne rauskommen würde, so von wegen, Alter, nein. Alter. Get fucked. Nee, Mann. Das ist Quote, aber dann nicht mal irgendwie es zu schaffen, dass da Leute Einspruch erwähnen können und einfach ein Vakuum erschaffen in einem Scheiß. Ja, wobei, das ist ja hier Echokammer. Ja. Hohenpriesterin spricht zu den Truben. Also, das ist halt einfach Hochverbrechen, das ist so intellektuelles Inzest betrieben, Alter. Scheiße, das kann doch nicht sein. Nicht eine einzige Person hat irgendwie gemeint, so halt, Moment, das ist so, Moment, können Sie das bitte mal erklären? Nee, alle die richtigen Worte gesagt. Gleichberechtigung ist das einzig Wahre. Ich glaube, das sind einfach Leute, die schon so weit entfernt sind von Gedanken, die kritisch wären, dass sie die einfach Wortpolitiken so, und so und vor allen Dingen über das Recht, anders zu denken. Aber dann irgendwie von Wortpolitiken reden, davon, dass man alle möglichen Sachen quasi entziehen muss, rausnehmen muss aus dem politischen Diskurs und zu Basics erklären. Irgendwie hier die 110 Basics gibt es dann. Statt den 10 Geboten oder so, keine Ahnung. Ja, also tut mir leid. Und sich dann irgendwie drüber aufregen über wie war das Ding, Sozialtourismus oder so. Naja, also das gibt es sicherlich, solange wie es einen Sozialstaat gibt, wird es wahrscheinlich auch Sozialtourismus geben. Ja, und was ist denn daran bitte rassistisch inhärent? Ja. Weil nicht jeder alles hat, Mann. So wie wenn ich sage Diebstahl, das ist ein rassistisches Wort. Ja, wahrscheinlich wieder nach deren Denke, weil du ja die Tatsache, dass die Leute ja nur Hilfe brauchen, quasi zum Eigennutz umdeuten willst. Das ist wahrscheinlich das Rassistische dabei, keine Ahnung. Nee, es hat aber nichts mit Rasse zu tun. Jede Entscheidung ist einfach schon diskriminierend, okay? Weil wenn du dich für was entscheidest, entscheidest du dich nicht für die anderen Sachen, ja? Das heißt, so im Idealfall dürftest du überhaupt keine Entscheidungen selbst treffen. Also, und das wäre halt, ja, ein bisschen autoritäre Mittel. So ist nicht vom hört sich schon ein bisschen autoritär an, ne? Ja, ich weiß, das klingt schlecht, aber wenn wir erstmal anfangen, dann vergessen es die Leute. Und wenn nicht, dann sorgen wir dafür. Ich finde den Tweet von Martin Lejeune nicht mit der Ziege. Oh. Ja, ne, jetzt ist es nicht so wieder. Eine Enttäuschung jagt die nächste. Ja. Hast du nicht, war das nicht im... Haben wir den nicht im Forum? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich habe gerade bei ihm geschaut. Aber ich habe das Bild noch, aber... Meinst du, er hat es gelöscht oder wie? Ich weiß nicht. Ach verdammt. Ich wollte es aber doch nochmal sehen. Im Forum finde ich es jetzt auch nicht. Le Schöne. Ich glaube, der hat den Tweet gelöscht. Schade. War das ein guter Tweet, Nebel? So schade. Das war ein super... Ist der Tweet dir ans Herz gewachsen? Ja. Generell der Martin Lejeune, der Lejeune. Ah, der ist so... Ich liebe ihn. Der Mann ist eine Granate. Ja. Gezündet. Auf jeden Fall. Ja. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ja, zur Einheit Deutschlands haben wir heute feierlich vorgestellt, was den Staat zugrunde richtet und wie weit sich die Termiten schon reingefressen haben. Ja, mach kaputt, was dich kaputt macht. Jetzt gehst du aber ab. Ja, aber weißt du, ich wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt zum 8. Mal oder so, aber jedes Mal, wenn jemand kichert, haha, SJW, es ist alles nicht so schlimm, es ist alles nur dämlich, guck dir doch Hengame an. Ja, komm, hier, da sitzt eine Hengame im Verfassungsgericht. Keine Ahnung. Die braucht einfach so ein Löschdich von Dorian und Übermensch. So. Löschdich Susanne Bär. Wir müssen der Hypernormalisierung des kulturmarxistischen Gedankenguts allen Halt geben. Gebrüllten. Ey, aber einfach 8 Likes, 45 Dislikes und 9 Abonnenten. Geil. Mittlerweile ist das ja mehr. Herrlich, ey. Mittlerweile sind sie bei 67. Ja, er ist tatsächlich gelöscht. Ich finde es auch nicht mehr. Das kann doch nicht sein, dass das war keiner... die Adresse hier. Vielleicht hat er einen Archiv gemacht. Komm, das muss doch irgendwo im Archiv sein, ey. Such mal das Ding im Archiv, ja. Es kann doch nicht sein, dass das weg ist. Das ist so jetzt hier gerade Meme-Hand, Alter. Und das heute, am Tag der Deutschen Einheit. Gibt's keine Geschenke hier. Wenn ihr im Chat vielleicht einen Link habt zu dem Bild von Martin Lejeune mit seiner Frau drauf. Mit seiner Frau drauf. Und seine Geliebten im Hintergrund. Da ist ja noch so ein Schaf im Hintergrund, das schaut ihn direkt so an. Das ist jetzt aber fies. Das könnte ich über den Martin nicht sagen. Der Martin ist ein Guter. So wie Axel Stollen gut dabei. Steht exemplarisch dafür, wie Türken die Erdogan toll finden. Im allgemeinen Denken. Nein, er hat sich immer strengstens bemüht. Die Wahrheit. Ja, was sagt der Chat gerade? Shahak Shapira mit Shlomo in einem Talk? Was? Das könnte. Und Imp. Oder was? Imp, Shlomo, Marikon und Shahak Shapira. Oh mein Gott. Da gab es ja Met ohne Ende. Die Met-Maschine wurde angeschmissen und da wurde durchgedreht, ja. Ah. Tja, aber kein Legend-Tweet. Verdammt nochmal. Ja, ne? Das ist so, das Universum gibt und das Universum nimmt, ne? Hm. Boah, das war so ein schönes Bild. Ich hab's gefunden. Ey! Ho! Wow. Aber das musst du wieder einblenden, sonst sehen das die Zuschauer. Ich hab's schon eingeblendet. Ah. Ach ja. Schauer. Und wer ist da von Martin Lejeune? Das macht echt die Besten. Das wer ist jetzt die Ziege? Nee, ich glaube aber, das ist gar keine Ziege. Ich glaube, das ist wirklich ein Schaf. Ich glaube, das ist also ein Sündenbock. Alter. Ein Schafsbock. Aber er ist auch schwarz. Also, ne? Das schwarze Schaf kennt man ja auch. Der Martin ist ja auch so ein bisschen das schwarze Schaf der deutschen Journalisten. Ich glaube, das Schaf wollte eher ein Bild mit Martin haben. Ja. Ich denke, das hat er dann gleich auch dem großartigen Führer der Umma Adolf Erdogan geschickt. Ja, Erdogan hat ihn schon gemutet. Ich glaube mal, jetzt kommt als nächstes Peter und verklagt ihn, warum er das Schaf-Selfie monetarisieren will. Ja, Moment mal, aber hier hat das Schaf ja eindeutig nicht den Auslöser gedrückt. Da ist Martin ja schon, ist der Urheber. Das kannst du nicht wissen. Aber ja, die Frage, ob das weiße Schaf, was da hinten zufällig mit auf dem Bild ist, ob da nicht die Persönlichkeitsrechte verletzt. Also, nee, guck mal, das sind jetzt schon die Basics, ja. So. Ach Martin, bleib so wie du bist. Das ist echt unglaublich. Bleib so wie du bist. Aber hat Martin grundsätzlich keinen Bartwuchs oder? Keinen Bartwuchs haben ist keine Meinung, Opex. Ja, tut mir leid, okay. Ich komme aus einem Land, wo das normal ist. Ja, in diesem Sinne, das war unser Stream zum. Lasst euch nicht gendern! Haut rein da draußen. Ja. Einheit!